Hallo Chris! Hallo Ricky! Gerade eine sehr, sehr unmotivierte. Muss ich doch noch steigern können. Steigerungspotenzial ist doch alles im Leben. Ja, und selten hat man es dir so sehr abgenommen wie jetzt. Ja. Chris, herzlich willkommen zu der Frage, die man an dieser Stelle definitiv stellen muss. Oi. Ist Sonja Zietlow hot oder nicht? Nein. Ist sie nicht. Disgust. Ja, ist so. Gut, reicht. Und dann die Frage... Ja, wenn du Sonja Zietlow siehst, siehst du ja automatisch Sonja Zietlow in ihrer Talkshow Sonja. Nee, ich finde, die hat schon was extrem Anziehendes auf mich. Sonja Zietlow hat auf jeden Fall einen überdurchschnittlich großen IQ. Ja, das weiß ich. Aber das ist nicht nur das. Das ist nicht nur ihre Intelligenz, die mich beeindruckt, sondern irgendwas hat die so... Sie hat auf jeden Fall die Hosen an. Ja, ich glaube auch. Die hat definitiv die Buchsen an. Ich irgendwie ein bisschen scharf. Bitte? Es macht mich ein bisschen scharf. Sonja Zietlow macht dich scharf, wie sie da im Dschungel rumhambelt. Nicht nur im Dschungel. So allgemein finde ich eine... Wer würde denn... meinst du, es könnte in naher Zukunft mal eine Ich bin ein Star, holt mich hier raus UFC-Edition geben? Mhm. Mit den Diaz-Zwillingen? Wenn man sich so überlegt, finde ich, sollte Dana White sein Geld da anlegen. Ich glaube, das wäre das Erfolgsformat überhaupt. Wobei, für die Diaz-Brüder müsstest du noch nicht mal in den Dschungel. Ich glaube, da kannst du die Kamera einfach so im Gym irgendwo aufstellen. Ich glaube, das hat schon Dschungelcharakter. Ricky Breaking, Mats Hummels gibt seinen Return heute in der Startelf. Ja gut, das wusste ich natürlich. Ist für mich nichts Neues, habe ich alles als Tippkönig bei 4 Ecken 2 Elfer, habe ich das mit einberechnet, war mir klar. Okay, aber findest du nicht, dass es mal so eine UFC-Dschungelausgabe geben sollte? So nein, es ist ganz wichtig. 20 Tage, das wäre großartig. Beim Dschungelcamp, finde ich, ist es ganz wichtig, dass es so Leute in die Sendung schaffen, die davon ausgehen, sie wären tierisch berühmt, ja, sind aber überhaupt nicht bekannt. Okay, die Diaz-Zwillinge. Nee, die sind ja tierisch bekannt in dieser MMA. Ja klar, jetzt, also wenn du das bei RTL zeigst, funktioniert es. Aber wenn du es jetzt uns UFC-Fans zeigst, ja, dann funktioniert es nicht. Dann will ich aber komischerweise auch nicht die Leute sehen, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, das stimmt, ne? Also bei der RTL-Variante, finde ich, geht das hervorragend auf. Weil die halt wirklich, die gehen halt wirklich davon, da sitzt halt so ein Mola Adebisi und denkt wirklich, er wäre ein berühmter Star. Hat gar nicht bemerkt, dass er immer nur mit den Stars auf dem Sofa saß. Was ja dann nicht gleichzeitig bedeutet, dass er auch ein Star ist. Richtig, ja. Das ist wirklich wahr. Die Metaebene hast du erklommen. Ja, hab lange gebraucht. Ich habe eine Woche fast gebraucht. Hab mehrere Skizzen mir hier aufgezeichnet. Und jetzt bin ich dahinter gekommen. Wer würde für dich noch ins UFC-Dschungelcamp kommen? Ich habe noch zwei weitere Kandidaten. Ja, da gibt es ja schon viele. Misha Tate und Ronda Rousey. Ja, dann könntest du natürlich auch noch Jail und Wanderlei mit dazu packen. Ja, das wäre super. Und hier, der Typ, der... Ich finde, Dana White müsste auch rein. Dana White müsste auch rein? Der Typ, der das Messer in den Rücken stecken wollte, wer war das noch? Hannon Barrow? Nee, Hannon Quatsch, Barrow. Nicht Diego Brandão. Diego Brandão muss auch rein? Ja, bei dem weiß ich nicht so richtig, ob der da wirklich... Also, dass der als sein Luxusgut eine Kettensäge mitnimmt, oder nee, was? Nee, es gibt ja so ein Mindestalter, das du haben musst, um da reinzukommen. Und ich befürchte... Geistiges Mindestalter. Ja, bei ihm befürchte ich halt einfach, dass man... Also da wirklich in so eine Region vordringt, dass der geistig wirklich noch auf dem Stand eines Sechsjährigen ist. Und man sagt, nee, komm ey, du musst auch manchmal Leute vor dir selber schützen. Also der hat ja praktisch komplett, also wenn der gegen diesen Joey Heindle ein Quiz machen würde, der Heindle würde den total abziehen. Also würde ihn auch, definitiv. Und ich glaube, Vitor Belfort würde als seine zwei Luxusgüter einfach zwei TRT-Shots mitnehmen. Damit er in Shape bleibt, absolut. Genau, nee, einen vielleicht und dann noch einen Dementi würde er noch zusätzlich mitnehmen. Ja, so funktioniert das bei Vitor. Wir brauchen aber noch einen so einen arrivierten, so einen Glatzeder-Verschnitt. Chuck Liddell oder so. Nee, das muss schon, das könnte eigentlich ruhig so ein Stinkerstiefel sein wie GSP, der ja gerade immer Dana White so einen einschenkt. So. Oh nein, Tito Ortiz. Das wär's. Tito Ortiz und Dana White. Oh, da würden die Fetzen fliegen. Das wäre gut. Das wäre wirklich. Du müsstest wirklich nicht in den Dschungel gehen. Ich glaube, du könntest in irgendeine Turnhalle stecken, alle Mann. Das muss schon im Dschungel sein. Ja, okay. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dann irgendwie. Da musst du auch auf jeden Fall Benson Henderson und Antonio Patton musst du auch mit hin. Ich glaube, so homosexuell wie der aussieht, dass es dessen Franzose Anthony Pettis. Bist du dumm oder was? Was? Also habe ich nur mal, fiel mir nur ein, das ist so eine ganz normale Reaktion bei mir jetzt gerade gewesen. Ach so, wenn man schlecht über Anthony Pettis redet? Ja. Ach so, ja. Was wäre die erste Prüfung? Wer müsste sie machen? Ach so, sowas ist mir alles egal. Die Prüfung, auf jeden Fall Fischaugen essen und sowas. Ach, das ist mir wirklich egal, diese Prüfung. Das ist großartig. Das Einzige, was ich gut fand, war jetzt beim Dschungelcamp als, wie hieß die Alte? Larissa. Nee, die wüsste ich ja. Larissa weiß ich. Gabby und Larissa in dieser Höhle waren. Ich muss kurz mal was sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein dreckigeres Miststück als diese verfickte Gabby erlebt. So eine dreckige Fotze. Du kennst sie nicht von Popstars, oder? Nein. Ah, okay. Ich habe damals die Popstars-Staffel geguckt, als sie zu Queensberry kam. Und das war jetzt für mich nicht so verblüffend. Aber ich finde, das. Ach, die ist auch schon gewesen. Siehst du doch aber ab der ersten Sekunde, dass das eigentlich so eine Ghetto-Bitch ist, die ja, ekelhaft, halt die gerne Alte. so was anderes darstellen würde. Aber ich fand das schön, wie die Taktik von Larissa war, einfach die Ratten so lange anzuschreien, bis sie taub sind und dass sie sich dann zurückziehen. Das fand ich super. Das war eine schöne Prüfung. Übrigens, Larissa hat in der in dieser New Yorker Schauspielschule irgendwie was gemacht, ne? Ja, die studiert da. Da kommt wahrscheinlich noch was. Hast du den Blue Moon gehört? Nee, Quatsch, das war ein Late Line, oder? Ja. Mit Holgi und mit diesem Medientypen. Ja, ihr Dozent. Über das Dschungelcamp. Ihr Dozent hat erzählt, dass sie wirklich echt was drauf haben muss. Es war die Strasbourg University, so heißt sie, glaube ich. Genau. Robert De Niro wurde da unter anderem ausgebildet. Und ich. Eine zweite Frage, die sich mir nahezu aufdringt, ist, Chris. Können wir bitte noch eine Beleidigung über diese blubberköpfige Gabby sagen? Du, jetzt kommt eine Beschimpfung noch. Kann ich nicht beschimpfen. Das ist mir egal. Okay, na gut, dann bist du nochmal fein raus aus der Sache. Ja, das stimmt. Die ist ja so doof gewesen, also okay. Und zwar ist die Zeit. Sie immer so gespielt hat mit ihrem Wasserkopf, diese blöde Sau. Oh. Mit dem Wasserkopf hat die gespielt? Ja, die hat doch so einen riesigen Schädel auf ihrem kleinen Kopf, Körper. Ja, das stimmt. Einen riesigen Rübe auf ihrem kleinen Körper und hat es immer so ganz süß getan. Also wirklich, die hätte ich ertränkt im Schleimbecken. Du bist manchmal zu hart. Krass. Sonst lernen es die Leute nicht. Ja, aber das schließt sich doch schon aus, Chris. Überleg mal, wie du an die Sache rangehst. Ja. Einem blöden Menschen das Denken beizubringen, ist nicht möglich. Es geht einfach nicht. Das ist das Problem, was dieser Mensch hat. Er kann einfach nicht sich auf so eine Ebene begeben, um Informationen aufzunehmen. Das kriegt er noch hin. Aber das Speichern, das ist so eine Art C64. Also man muss immer so Disketten nachschieben. Bei so Frauen, damit das irgendwie verfängt. Sprich, die können sich auch nie mehr als 3-4 Meldungen gleichzeitig merken. Weißt du, wie viele zusammenhängende Sätze ein Mensch speichern kann? Auf einmal? Ja, aber ich jetzt oder ein normaler Mensch? Normaler Mensch, nicht du. Nein, du weißt. Also wenn ich jetzt mal, bei mir sind es natürlich mehr, aber ein normaler Mensch vielleicht 6 Milliarden? Nein, auf einmal, wenn dir jetzt immer was erzählt. Ach so. Wie viele Sätze aneinandergereiht sich ein Mensch aus dem Stegreif merken kann? Also bei mir sind's ich kann ja praktisch die Bibel komplett auswendig, in allen Sprachen. Ja. Und normaler Mensch, Warte mal, das will ich jetzt mal wirklich mir überlegen. Wie viele Sätze ist aber auch schwierig. Wie lang ist denn ein Satz? Ich heute im Seminar. Ja, wie lang ist denn ein Satz? Wie viele Wörter? Circa. Na, das wurde in dem Seminar nicht okay, jetzt erzählt. Okay, dann tippe ich mal auf 25. Oh, nee. Sind weniger? Weit gefehlt, definitiv. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 3. Merken, also wenn ich mir jetzt... Richtig aufgreifen von einem Text. Am Stück 3 Sätze, die saugst du auf, danach wird es schon eng. Kann ich mir nicht vorstellen. Danach klimpern weißt du, so die Informationen aneinander in dein kleines mikroskopisches Gehirn. Wenn ich den Text das erste Mal höre, gebe ich dir recht. Aber wenn ich den lernen kann, dann kann ich mir nicht vorstellen. Nee, davon reden wir nicht. Lernen nicht. Ah, okay, alles klar. Ja, nee, okay, dann ja. Ich dachte jetzt, ich kann den lernen, weil ich kann, wenn ich manchmal so gute Nachtgeschichten vorlese, da kann ich manchmal schon so eine halbe, dreiviertel Seite auswendig. Also deswegen hab ich mich jetzt so ein bisschen gewundert mit 3 Deine, Sätzen. Dein Schützling ist 4. Ja. Du kennst doch die Geschichte vom Hobbit, ne? Hast du den ersten Hobbit gesehen, ne? Nein. Mhm. Na gut. Ich finde... Der ist ja ab 12. Die Kinofilme sind ab 12 und Bernd Begemann liest seiner Tochter, die ist 9 oder 10, liest gerade den Hobbit vor. Ist das so schwere Kost? Wie soll ich das jetzt bitte schön evaluieren? Ich habe ja noch nicht mal den Film gesehen. Nein, als ich das gehört habe, ich mir nur gedacht, okay, entweder ist das Kind wirklich, also ich weiß nicht, so der Hobbit, das ist ja schon jetzt nicht einfach. Ich lese mir aus dem Mathebuch vor, also von daher, ich denke, man kann nie früh genug anfangen. Ja, das stimmt. Aber da habe ich mir nur gedacht, okay, er will einfach nur zeigen, wie... Wenn ich ein Junge wäre, ist der Playboy. Mhm. Ja. Eigentlich wollte ich die Sonja Zietlow-Frage stellen. Ja. Und direkt im Anschluss, die für mich viel wichtigere Frage, die lasse ich aber jetzt weg. Mhm. Ja, das ist ein bisschen auch jetzt deine Schuld. Na gut. Na gut, wenn du mich so fragst, dann sage ich sie doch. Und zwar die Frage... die sich natürlich fast schon aufdrängt. Chris, Frieda und Maria. Ja, kenne ich. Sind die süß oder nur niedlich? Süß. Gut. Wer nicht weiß, von was wir sprechen, der sollte sich mal die letzte Ausgabe des MMA Radios anhören. Eine Sonderepisode. MMA Radio Fit. Es geht um die Weight Watchers. Und da sind wir schon bei dem ersten kleinen Themenpunkt, Chris, den ich heute ganz kurz ansprechen wollte. Wenn du das mal so sagst, Weight Watchers, dann denke ich mir auch immer, John Travolta und Will Smith sind da auch drin. Ja, sind auch da drin. Ja. Jetzt pass auf. Und zwar habe ich mir ja jetzt so ein bisschen mal die App angucken können. Ich benutze es ja seit Mittwoch. Und also wiegen werden wir uns jetzt immer, beziehungsweise ich mich immer dienstags live in der Sendung. Das ist mein Wiegetag. Ich bin echt schon tierisch gespannt. Aber was ich mal sagen möchte, also das funktioniert doch alles soweit ganz gut. Ist natürlich ein bisschen aufwendig am Anfang, weil du jeden einzelnen Scheiß raussuchen musst. Und ich habe mir hier so Rubs gemacht mit ein paar Kidneybohnen und ein bisschen Hackfleisch angebraten, passierte Tomaten. Und ja, dann musst du halt wirklich alles einzeln raussuchen. Das hat ein bisschen genervt, aber ja, mein Gott, was tut man nicht alles? Ach, was auch noch interessant ist, ich wollte ja eigentlich gar nicht jetzt mit dem Joggen anfangen. Aber Weight Watchers hat dazu geführt, dass ich gestern joggen war, weil ich mir so gedacht habe, ach, so ein paar Aktivitätspunkte, warum nicht? Und raus ging es auf die Straße. 20 Minuten bin ich hier durch den Ort gejoggt. Und es war gut. Es war gut. Es hat Spaß gemacht und mir ein paar Punkte gebracht. Hörst du beim Joggen Podcast oder Musik? Gestern habe ich Podcast gehört, aber welchen? Freakshow. Das lag halt daran, weil mich die Themen interessiert haben. Also am Ende deines Weight Watcher Projektes möchte ich bitte, dass du eine Freakshow-Ausgabe komplett durchjoggen kannst. Deal? Muss ich die auf normaler Geschwindigkeit laufen lassen? Aber ich glaube, selbst in vierfacher Geschwindigkeit wird's eng. Hast du auch vermehrt Podcast doppelte Geschwindigkeit? Nee, nie. Nie? Okay, ich höre es des Öfteren. Nee, ich höre es eigentlich immer auf normale Geschwindigkeit. Weil ich auf Feinheiten Wert lege, Chris. Mhm. Ich achte vor allem auf Zwischentöne. Was ich sagen wollte, ist, dass... Ich höre nur, einen Mops kam in die Küche in Normalgeschwindigkeit. Und die Flimmerfreunde. Das ist aber schön. Ja. Du, ich bin jetzt ein großer Freund von Vrindt. Ja. Das gibt's gar nicht. Ich bin später zugekommen, aber ich höre jede Folge jetzt. Großartig, wenn die Troller nicht dabei ist. Siehste? Ey, wirklich klasse. Tja, wenn man die Möglichkeiten hat und die Zeit, dann kann man auch so einen schönen Podcast machen. Jetzt aber wieder zu den Raids. War das gerade ein Affront an Holgi? Nee, das ist eine Feststellung. An Holgi? Prinzipiell. An Holgi? Für einen guten Podcast brauchst du Zeit. Oder Talent, so wie wir beide. Ja. Jetzt beides wieder zu Weight Watchers. Und zwar geht's um die App. Also diese Apps sind grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die fürs iPad jetzt stürzt des Öfteren mal. Ab heute noch gar nicht. Gestern aber wirklich bestimmt 4-5 Mal. Das nervt mich tierisch. Das ist fürchterlich. Also abstürzende Apps, da komme ich nicht drauf klar. Da drehe ich völlig am Rad. Also das kann einfach nicht wahr sein. Vor allen Dingen nicht, wenn ich 50 Euro hier bezahle für den Dreck. Dann muss das funktionieren. Sprich, diese iPad-App, die muss irgendwie mal geupdatet werden. Das ist ein wirklich optisch und so okay. Es sind auch noch definitiv Steigerungsmöglichkeiten. Ist die im Flat-Design schon, oder? Im Flat-Design? Ja. Was ist das? Das iOS 7. Ach so, nee, Gott sei Dank nicht. Da würde ich ja, also ich bin ja froh. Ich verstehe das auch nicht, warum die Apps es nicht schaffen, ihren eigenen Stil beizubehalten und sich immer dem OS anpassen. Orientieren, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Also natürlich, bei manchen ist es gut, bei manchen nicht, aber ich finde es nicht immer gut. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, die App selber könnte schon noch ein bisschen besser werden, stabiler sowieso, aber auch in sich so ein bisschen besser. Gerade die Suchfunktion ist gerade am Anfang wirklich ein bisschen nervend. Du musst sehr auf Schreibweisen achten. Zum Beispiel Leinsamenbrot. Ja, da kannst du natürlich nicht Leinsamen und Brot eingeben. Nee, du musst es exakt zusammenschreiben oder mit dem richtigen Bindestrich, wenn es von einer bestimmten Marke sein muss. Das finde ich ein bisschen nervend. Aber gut, damit kann ich noch leben. Ganz fürchterlich finde ich die Web-App. Die ist, also, das ist wirklich hier 95. Windows 95 ist das für mich. Also, das ist so schrecklich dargestellt. Der ganze Computer hier bei mir zu Hause sträubt sich völlig gegen diese App. Das ist wie so eine Katze, die du praktisch in so eine Badewanne langsam reinlegen willst. So sieht das aus. So mein ganzer Rechner. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, diese App. Aber es macht Spaß. Das ist das Witzige daran. Es ist zwar zeitintensiv, aber man ist 30 Mal bewusster, das kann ich euch garantieren. Du überlegst dir halt 5-mal, ob du so ein scheiß Joghurt frisst oder nicht doch noch eine Banane. Oder was weiß der Kuckuck. Ja, zum Beispiel heute ging es darum, ich hatte noch ein bisschen von dem passierten Tomaten übrig und auch Hackfleisch. Dann habe ich mir überlegt, esse ich es jetzt mit Hackfleisch oder ohne? Ich hätte natürlich sonst immer mit Hackfleisch gegessen. Habe ich gesagt, nö, mache ich ohne. Punkte gespart. Das ist cool gemacht. Das ist also echt gut gemacht und wie gesagt, das ist jetzt nur mal so ein kleines Update. Ansonsten werden wir das jetzt immer auf dienstags beschränken und mich da wiegen, vermessen und alles Mögliche zum neuesten Stand rings um Weight Watchers euch mitteilen. Und natürlich, bald wird der Philipp zu Gast sein. Dann geht's ums Thema Joggen. Und dann werden wir auch mal beim Chris nachfühlen, wie viel der abnehmen will. Chris, weißt du da schon was? Was ist dein Ziel zum Ende des Jahres? Wie viel Kilo oder Pfund oder weiß der Kuckuck? Das sage ich dann beim Philipp-Podcast. Das ist ja so, du machst ja da so ein Geheimnis drum. Ja. Na gut. Es soll nicht zu unserem Schaden gereichen. Was denn? Du bist doch immer Frind. Frind? Ja. Frind? Ja. Du nicht? Du hast auch Rindheit, Rindy. Ja, ich höre das ab und zu, aber es ist ja, nicht ja, mein ja, primärer ja, ja. Podcast. Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Komm, wir starten durch hier, MMA-Radio. Ja, wir starten durch, genau. So. Zieht euch warm an, jetzt geht's los. Wie heißt die Promotion nochmal? TRT heißt die. Am Dynamite. So, jetzt gibt's erstmal die Katastrophen-Nachricht. Das wäre doch geil für Vitor Belfort. Anstatt TNT... TRT, I'm Dynamite. Geil. Ja. Ey, wenn er das macht, ist er der coolste Mensch der Welt. Hallo? Ja, nee, manchmal muss man einfach sowas stehen lassen, um die Hörer zu animieren, mal selber nachzudenken. Was sie gerade sich hier antun. Das habe ich nicht gesagt, aber offensichtlich scheint der Denkprozess bei dir auch direkt einzusetzen danach. Das Mikrofon schön. Knistert zum pünktlichen Jetzt Termin. Knistert's wieder? Yep. Ja, das ist lustig, weil ich höre es gar nicht. Knistert's immer noch? Mhm. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Ja, es wird Zeit, dass ich mir ein neues Mikrofon kaufe, glaube ich. Ist der Nupsel vom unten? Ach komm, wir machen weiter. Nee, ich mache das ja hier immer noch mit dem iPhone-Headset, weil ich bislang mich nicht durchringen konnte, weiteres Equipment zu kaufen. Das steht aber an, kann ich schon versprechen. Nur macht jetzt so ein bisschen das iPhone-Headset schlapp. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass sowohl beim Hören, also eigentlich ist es mir nur beim Podcast-Hören aufgefallen, dass es dann immer mal wieder, dass ich mal so ein bisschen dran wackeln muss am Kabel. Das nervt mich. Das ist schon böse, da musst du schon eher jetzt als bald handeln. Ach, knistert es jetzt immer noch? Nee, wenn rütteln musst, dass es geht. Nee, das macht mir eigentlich gar nicht so viel aus. Ich habe heute mal geguckt, was diese In-Ear-Beats kosten. Ja, kauf dir nie solche Beats-Kopfhörer. Niemals. Niemals. Das ist ganz, also schreib dir das hinter die Ohren, Chris. Das ist das Wieso? Dümmste, was du machen kannst. Sind die schlechtesten sind es nicht. Aber es sind die überteuersten Kopfhörer, die du dir kaufen kannst. Das habe ich auch gemerkt, ja. Das ist nicht, das steht in keinem Verhältnis zu Sennheiser zum Beispiel. Aber wobei, es ist halt immer die Frage, was genau willst du, um wie viel Geld willst du ausgeben? Meine Sennheiser In-Ears waren zum Beispiel teurer. Ich sage gerade, es kommt immer darauf an, was willst du mit deinen Kopfhörern machen? Was hörst du? Das ist ja ganz entscheidend, finde ich, wenn du dir Kopfhörer kaufst. Zum Beispiel, wenn du nur Podcast hörst, was ich jetzt nicht denke, aber wenn du nur Podcast hören willst, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, sich nicht die, wie heißen die von Apple? Earpods zu holen. Weil die sind preis-leistungsmäßig, finde ich, am besten. Preis-Leistung in einem Wort, Pleistung. Sehr schön. Mhm. Sind die am besten. Aber Beats ist von der Soundqualität derartig scheiße. Also da gibt es, glaube ich, wirklich beim Lidl bessere. Okay. Zeitweise mal. Also nee, Beats kann ich nicht empfehlen. Das ist eine reine Modeerscheinung. Ich habe ja aus Hobbygründen früher viel mit Kopfhörern rumprobiert und rumhantiert. Und ich habe mir wirklich dann auch mal Beats vor ein, zwei Jahren aufs Ohr gepackt, um zu gucken, ja, was hinter dem Hype steckt. Und ich war erschrocken. Ich war wirklich erschrocken über erstens mal Qualität auch. Vor allem die Leistung. Das war eine Katastrophe. Es gibt jetzt bei uns in Deutschland, oder ich weiß nicht, ob es das jetzt erst neuerdings gibt, aber ich habe heute zum ersten Mal Monster-Headphones gesehen. Die von Pettis. Weiß ich nicht. Damit beschäftige ich mich. Das ist mir viel zu affig. Ich würde nie mit so einem Ding rumrennen. Da würde mir einfach zu blöde vorkommen. Im Leben würde ich mir nicht so einen Schrott auf den Kopf setzen. Nee, es geht mir nicht auf den Kopf, sondern ins Ohr. Ich höre nur mit In-Ears. Ja, ach so, du meinst die großen, dicken, die Pettis immer hat. Nee, es gibt, nee, ja, die, ja, die gibt's, gab's, habe ich auch zum ersten Mal gesehen, aber es gibt auch von Monster In-Ears. Ja, wie gesagt, kommt auch an, was du damit machen willst. Wenn du Podcasts hörst, kannst du dir die von Apple holen. Ja, ist gut, dass ich die nicht schon habe. Ja. Dann brauchst du ja keine. Super, Problem gelöst. Juliana Pena hat sich verletzt und zwar extrem schwer. Kreuzband, Außenband und Kniescheibenband. Und Meniskus auch noch. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch so viel da gestern raus. Und Muskelfaserriss im Oberschenkel. Es ist im Endeffekt alles kaputt. Also es gibt nichts mehr, was da noch richtig heile ist. Wird nächste Woche operiert. Das an sich. Alles in allem, oder? Das muss man doch bestimmt etappenweise machen, oder? Du, da fehlen mir jetzt die chirurgischen Kenntnisse. Ich persönlich, wenn ich jetzt sie operieren müsste, würde ich es mit einmal machen. Wieso findest du sie so unattraktiv? Nö, aber es liegt doch, also das Bein wird ja dann eh ruhig gestellt danach. Es ist ja nicht so, dass du da riesen Knoten reinmachen musst und dass es für die anderen Bänder dann keinen Platz mehr gibt. Ich denke, das wird mit einmal operiert. Die Verletzung an sich ist ja schon schlimm genug. Wie lange sie ausfallen wird, da kann man nur spekulieren. Dana White hat gesagt 2 Jahre, aber das ist also von keinem Arzt bestätigt. Mhm. Aber man kann sich wohl darauf einstellen, dass sie, also mindestens ein Jahr. Ich meine, allein das Kreuzband schon. Also wenn dann auch noch irgendeine Komplikation mit dazukommt oder keine Ahnung, wie es dann halt immer so ist, nach dem Kreuzbandriss, ist meistens vor dem Kreuzbandriss. Also das ist hier schon eine Verletzung, die die Karriere von Giuliana so ein bisschen erstmal ins Stocken geraten lässt. Das ist ja alles schon schlimm genug, aber wie das Ganze entstanden ist, ist noch viel, viel schlimmer aus meiner Sicht. Und zwar, zuerst wusste man es gar nicht so richtig und aufmerksam auf die ganze Geschichte bin ich hauptsächlich geworden durch einen Tweet von Dana White, der geschrieben hat, dass er das widerlich findet, was im Gym von Giuliana da vor sich gegangen ist. Und er hat sie auch gebeten, den Gym zu wechseln. Das wäre wirklich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und zuerst. Ja, weil sie da mit dem Mann gespart hat, ne? Nee. Das ist abwarten. Das wird noch interessant jetzt. Also zuerst wusste man nicht so richtig, was jetzt hier eigentlich das Problem ist. Also jedenfalls wusste ich es zuerst nicht so richtig. Ich habe mir gedacht, na gut, ist halt eine ganz normale Trainingsverletzung. Und dann sickerte so langsam durch, naja, Dana war ein bisschen sauer, eben das, was du jetzt gesagt hast, weil sie mit einem Mann gegrabbelt hat. Da habe ich mir aber auch noch so gedacht, naja, es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass sehr gute UFC-Fighterinnen mit Männern trainieren müssen, weil sie halt keine Frauen finden, mit denen sie trainieren kann. Also es hat sich erstmal nicht so richtig aufgeklärt, was da los ist. Ja, Dana hat dann noch ein bisschen nachgelegt, hat wirklich das Gym, die heißen Sick Jitsu, haben sie dann noch so ein bisschen, hat er noch so ein bisschen angegriffen und hat dann noch erzählt, dass er sie von Washington, von dem Bundesstaat Washington, der Ort heißt Spokane, würde ich sagen. Also hinten ist noch ein E, könnte auch Spokane sein, aber genau weiß ich jetzt nicht, wie man es ausspricht. Also Dana hat Giuliana dann von, das muss in der Nähe von Seattle sein, von Seattle nach Los Angeles fliegen lassen, um dort von richtig guten Ärzten durchgecheckt zu werden. Und er hat sich halt schon die ganze Zeit so um ihr Wohl so ein bisschen gesorgt und natürlich auch um sie gekümmert. Er hat später noch gesagt, dass Chris Weidman ihn angerufen hat und Chris Weidman Giuliana eingeladen hat, wenn sie wieder fit ist, dann bei ihm mitzutrainieren. Und Dan hat dann gleich gesagt, sie soll sich da keine Sorgen machen, er fliegt sie dahin. Also unterm Strich will ich damit sagen, Dana White ist richtig sauer auf dieses Sick-Jitsu-Team. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich halt nur, sie hat sich die Verletzung beim Grappeln mit einem männlichen Trainingspartner zugezogen. Ja, was ja, wie du gerade sagtest, ja überhaupt nichts Verwerfliches ist, weil ich glaube doch auch Liz Carmouche und Ronda Rousey tun dasselbe, ne? Ja, würde ich jetzt auch so mal behaupten. Also kann natürlich sein, ich meine, ich habe jetzt heute auf Facebook erst ein Video gepostet von Ronda Rouseys Trainingspartnerin. Das ist natürlich ein anderes Kaliber, aber es gibt halt nicht so viele gute Frauen, mit denen du trainieren kannst. Das ist halt einfach das Problem, deswegen trainierst du dann mit Männern und das ist ja auch sinnvoll, finde ich jetzt als Frau, weil du eigentlich kannst nur zum Besten für dich sein, weil du wirst halt schneller, du wirst stärker gefordert und wenn danach deine Gegnerin ein bisschen schwächer ist, ja, dann ist es doch gut, wenn du vorher mit einem Mann trainiert hast. Also, wir halten fest, Dana White angepisst auf das Gym von Giuliana. So richtig weiß ich aber nicht warum. Dann hat sich Rick Little zu Wort gemeldet. Das ist der Besitzer des und Trainer des Sick Jitsu Teams. Und hat dann Dana so ein bisschen angepisst und hat gesagt, hey Dana, das Gym, der Hamster fängt wieder an dem Rad zu laufen, er lebt noch. Es war doch schon ewig nicht mehr in der Sendung, oder? Ja, das stimmt. Das sind ja Momente, die erlebt man nur beim A-Radio. Ja. Also, zurück zu Rick Little. Ist er denn überhaupt noch en vogue, der Hamster? Du meinst so als Haustier, oder? Ja. Ja, es wird noch gefüttert. Ja. Auf jeden Fall meinte Rick Little, Dana White soll sich mal nicht so anstellen, denn schließlich hat das Gym, von dem er da spricht, ihm zwei großartige Kämpfer geliefert, die das Sick-Jitsu-Team vom Teenager praktisch zum UFC-Fighter ausgebildet hat. Er redet da von Michael Chiesa und Sam Cecilia, die ja beide auch bei Ultimate Fighter waren. Und dann hat Rick Little auch nochmal so angesprochen, dass ich Giuliana auch schon früher Sachen getan hat beim Training und hat gemeint, sie hat sich irgendwas im anderen Knie schon mal gerissen. Sie hat sich schon mal einen Arm gebrochen, die Nase gebrochen Und das ist halt einfach manchmal so, dass sowas passiert. Und also der gute Rick Little fand es ein bisschen scheiße, dass Dana White das Gym für die ganze Geschichte verantwortlich macht. Dana White ist sowieso im Moment ein bisschen, ja, wie sagt man das? Ist er in Menopause oder was ist da los? Wieso? Ihr kommt mir ein bisschen grantig vor im Moment. Naja, jetzt pass auf. Jetzt kommt die Story, warum er sich da so aufgeregt hat. Und das wiederum macht es dann ein bisschen verständlicher. Und zwar hat Dana White gestern gewesen sein, dass, also ich sag's von vornherein, es gibt zwei Stories. Jetzt erstmal die Dana White Story. Und zwar soll Juliana Pena das Ultimate Fighter T-Shirt angehabt haben. Ihr Trainingspartner muss sie daraufhin irgendwie blöd angemacht haben, so in der Art wie, du denkst wohl jetzt, du wärst hier, weil du bei Ultimate Fighter warst. Hätte sie dann angegriffen, wäre von hinten auf ihren Rücken gesprungen, hat sie praktisch gejoked und dabei fiel Juliana Pena hin und hat sich dabei das Knie verletzt. Was war das für ein Vollidiot? So, das ist die Dana White-Variante, beziehungsweise die Juliana-Variante, weil das hat Dana gesagt, hätte er von Juliana so erfahren. Das Team um Juliana Pena sagt aber, das stimmt nicht. Beziehungsweise der Trainer auch wieder hier. Wie hieß er nochmal? Rick Little, genau. Der meinte, es wäre ganz anders gewesen. Juliana wäre gekommen, hätte sich nicht richtig aufgewärmt, wollte dann gleich loslegen und relativ hart trainieren. Und ist halt einfach nicht gut aufgewärmt gewesen und hat sich dadurch, unter Umständen dadurch, die Verletzung zugefügt. Also ganz, es war halt einfach eine Trainingsverletzung, sagt er. Und könnte daran gelegen haben, dass sie sich nicht vorher gut aufgewärmt hat, aber prinzipiell hat hier niemand jemals Juliana irgendwie angegriffen. Aha. Das ist natürlich schon wieder sehr, sehr komisch. Ich meine, wenn du dir so eine Verletzung zuführst, frage ich mich natürlich jetzt, aus welchem Grund sollte sie lügen? Andererseits weiß man ja, dass es so Menschen gibt, die irgendwie immer dann in solchen Momenten irgendeine Scheiße erzählen müssen, weil sie sich irgendwie schuldig fühlen, weil jetzt hier der Kampf abgesagt werden muss, weil sie vielleicht Angst haben, wenn rauskommen würde, dass sie sich nicht richtig warm gemacht hat, dass dann Dana sagt, ja gut, das ist mir zu unprofessionell. Weißt du, guck, ich halte beide Varianten für möglich. Ich halte wirklich bei, ich meine, ich glaube nicht, dass jemand sie blöd angemacht hat im Sinne von, ich meine das jetzt ernst und will dich jetzt hier. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sagt, hier, komm, jetzt zeige ich dir mal Tough Bitch. Das war aus Spaß. Ja, genau, und dass da vielleicht passiert ist, was auch schon schlimm genug wäre. Ja, klar, was halt total unglücklich wäre. Mhm. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Dass sie vielleicht, obwohl, dazu gibt es jetzt gleich noch eine Information. Und zwar hat sich Michael Chiesa zu Wort gemeldet und hat einen Text verfasst und den an diverse Medien geschickt, damit so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle kommt. Und er meinte, Juliana Pena wurde nie attackiert. Sie trainierte mit einem 135er, also was ist das, Bantamweight, also mit einem Typen, mit dem sie sonst auch trainiert. Er hat niemals dumme Kommentare wegen dem Shirt gemacht. Und selbst wenn er die gemacht hat, sagt Michael Chiesa, dann war es halt so ein typischer Gym-Humor. Also ja, finde ich völlig normal. Ich meine, guck mal, wenn du früher Fußball gespielt hast, hast du ja, und keine Ahnung, jetzt bist du Bayern-Fan und Bayern hat im Spieltag davor... Nee, nicht jetzt bin ich Bayern-Fan. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr Bayern-Fan. Ich bin kein Erfolgs-Fan. Nee, Chris, das ist so eine Aussage. Allein die Reaktion von dir verrät ja, dass du einer bist. Ein Erfolgs-Fan? Ja, du bist ein absoluter Erfolgs-Fan. Auf jeden Fall hat Bayern jetzt, sag ich mal, am letzten Spieltag dann verloren. Du kommst dann mit dem Bayern-Trikot und dann kriegst du halt mal einen dummen Spruch. So, das ist ja ganz klar. Normal. So, natürlich. Und sowas halte ich auch für möglich, aber dass jemand sie irgendwie angegangen ist, weil sie jetzt da so ein Ultimate Fighter Shirt trägt, das kommt mir auch komisch vor. Vor allem, weil ja Cecilia und Chiesa auch schon bei Ultimate Fighter waren und es macht ja wenig Sinn. So, weiter, was erzählt Chiesa sonst noch? Aber ich muss noch mal sagen, das ist wirklich echt tragisch mit der Juliana Pena. Das muss ich nochmal aus meiner Sicht sagen, denn das wäre so eine schöne Geschichte gewesen, da hätte man schön die Juliana beobachten können, wie sie in der Women's Bantamweight Division so nach oben geklettert wäre. Denn ich glaube schon, dass sie da eine große Zukunft gehabt hätte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie da direkt in 2 Jahren da gegen den amtierenden Champion dann antreten hätte können, aber ich glaube schon, dass in ihr mehr Potenzial stecken würde als in Jessica Eye. Also das wäre sehr spannend gewesen. Ich mag ja so welche Reisen zu begleiten. Das mag ich ja ganz gerne, aber das ist natürlich echt bitter. Und ich mochte die auch echt sehr gerne. Hat ja auch überzeugt im TAF-Finale, nicht wahr? zumindest hätte sie frischen Wind in die ganze Division reingebracht. Und das ist ja. Das auch, ja. Reicht ja schon mal. Also, und Maike, du siehst doch jetzt bei Joel Romero, wie schnell es möglich ist, in die Top 15 zu kommen. Also, das ist echt böse. Oder war die schon Top 15? Die war Top 10 sogar schon gerankt. Ja? Ja, ja. Die ach, war schon Top 10 gerankt. Du musst einfach nur auf mmaradio.de gehen und dann / Rankings, UFC Rankings. Dann bist du schon da. Spricht nicht für die Division, Entschuldigung. Nichts gegen Juliana Pena, aber... spricht ja für Juliana. Es, okay. Sie waren am Boden, sagt er, und der Typ setzte zu einem Move an, den beide schon tausendmal vorher gemacht haben. Dabei ist es einfach passiert, keiner trägt die Schuld. Es war ein ganz normaler Trainingsunfall, ähnlich wie bei Dominic Cruz, als der sich halt das Kreuzband gerissen hat. Hat dann auch so versucht, ein bisschen Juliana zu erklären und sagt, jeder weiß hier, wie schwer es ist, mit ihr zu trainieren, weil sie so unfassbar tough ist. Sie hat auch nur irgendwie ein Mädel, die überhaupt noch mit ihr trainieren will im Team. Ja. Eben weil sie halt so extrem stark und gut ist. Und selbst bei Ultimate Fighter musste sie mit den Männern trainieren, weil eben ja wegen ihrer Toughness. Deswegen hat auch Misha Tate gesagt, du trainierst mal eher ein bisschen mit den Typen. Okay. So, also das kann ich jetzt hier nicht bestätigen und aber auch nicht dementieren. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Oder auf jeden Fall wurde es nicht groß thematisiert in der Sendung. Und er hat sie dann mit Cyborg verglichen. Also Maike Kaeser hat sie mit Cyborg verglichen. Hat aber gesagt, nur ohne Pads. Also das muss man natürlich immer schnell dazu sagen, nicht dass Juliana Pena hier jetzt. Ich bin hier gerade auf der Bantamweight Rankings und auf Platz 5 ist schon Jessica Ai. Mhm. Hey, du darfst nicht vergessen, das sind alles Damen, die schon sehr, sehr lange auch sich in unbekannteren Gefilden einen Namen gemacht haben. Also ja, Jessica Ai ist ja undefeated sogar, ne? Ja. Ja, mag ich sehr gerne, das Mädel. Hm, so, Entschuldigung. Übrigens 1-0 Dortmund, Lewandowski. Ja, er hat dann noch gemeint, hier in Spokane, nenne ich es jetzt einfach mal, sind wir eine eingesporene Gemeinschaft. Und sie hat mit jemandem trainiert, den sie gut kennt. Die haben wohl irgendwie auch sogar so privat sich gar nicht so schlecht verstanden, weil sie dann auch mal mit der Tochter da von dem Typen auf dem Arm gesichtet wurde und so. Also sprich, freundschaftliches Verhältnis und der Typ, der sie angeblich attackiert hätte, würde sowas nie machen. Das ist Bullshit. Und Maike Kaeser meint, an dieser ganzen Nummer zerbricht gerade so ein bisschen unser Gym. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube da doch eher jetzt mal dem Gym beziehungsweise Maike Kaeser. Das ist aber auch echt nicht gerecht, dass Dana White da so eine Art Hetztour macht da gegen das Gym. Alter Schwede, ey. Ja, ich meine, es ist die Frage, was hat Juliana gesagt? Ich meine, wenn die das so erzählt hat, dass sie ins Training kommt, einer macht sie blöd an, weil sie ein Ultimate Fighter Shirt trägt, sie wird attackiert, von hinten fällt dabei hin und tut sich weh, dann würde ich aber auch kotzen an Dana White Stelle. Ich meine, er hat ja mit ihr auch was vorgehabt. Ja, ist ein Investment. Ohne Frage. Ist denn diese Spokane ist der Ort, ne? Ja, so nennen wir den jetzt mal. Kann auch Spokane oder weiß der Kuckuck. Ja, ist das ein renommiertes Lager? Renommiert fleißig, kann ich jetzt nicht absprechen, aber ich kenne, wie gesagt, nur Maike Kaeser und Sam Cecilia aus diesem Team. Übrigens, du weißt ja, wonach Spokane benannt ist, ne? Nee, sonst hätte ich es ja gewusst. Ja, ich kann es dir nämlich sagen, nach dem Eric Clapton-Song. Kennst du doch. Spokane! Kokain! Kokain, Amphetamin, Kokain. Nee, das ist der Vitor Belfort-Song. Ich hab Koko-Bälle, Kokain. Schönes Lied. Ja, mach weiter, Entschuldigung. So, ja, also insgesamt natürlich, wie gesagt, verständlich, wenn Dana White das so erfahren hat, dann würde ich auch ganz schön abkotzen. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich für ihn, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass Juliana da ein bisschen überreagiert oder interpretiert hat. Deswegen ist es manchmal besser, sich vielleicht nicht gleich auf Twitter zu Wort zu melden, sondern eigentlich sollte er als Präsident so unbefangen sein, dass er vorher vielleicht mit dem Jim kurz telefoniert, sich die Geschichte anhört und dann, wenn die praktisch so weit auseinandergehen bei den Storys, dann hätte ich mich an Dana White Stelle dafür entschieden, erstmal die Fresse zu halten. Hm? Aber so kennen wir Dana, dass er halt einfach auf Twitter genau das sagt, was er denkt. Ja, das mögen wir doch auch und deswegen wird er auch schon in Vegas-Kreisen, wird er auch schon der Boris Becker der Mixed-Martial-Arts-Szene genannt. Der Arme. Das ist ja auch schon so. Hat ja auch schon, der Dana White hat ja auch schon einen Tweet mit Oliver Pocher. Das wissen viele gar nicht. So. Der ist Oliver Pocher. Das ist ein ehemaliger Tennisspielerin. Ah, okay. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen, und zwar TRT. Und da war es am Montag so, dass mehrere Ärzte in den USA sich zusammengetan haben, sich vor die Presse begeben haben und gesagt haben, wir sind dafür, dass TRT in Combat-Sportarten verboten gehört. Also renommierte Ärzte haben das so ein bisschen überprüft und getestet und über einen längeren Zeitraum begleitet die ganze TRT-Geschichte und sind zu dem Entschluss gekommen, das ist nicht so besonders clever, das Ganze weiter so fortzuführen. Das ist natürlich nur ein Ratschlag. Ob das jetzt durchgesetzt wird von diversen Commissions, ist die Frage. Aber was ich interessant fand, war Dana Whites Reaktion darauf. Denn er sagt, wenn das die Ärzte sagen, dann ist es einfach auch richtig. Bis jetzt ist das noch legal. Die Commissions erlauben es, deswegen erlauben wir es auch. Und wenn man eine Ausnahmegenehmigung bekommt, steht man unter Beobachtung. Und Dana White sagt, wenn das Ganze jetzt wegfallen würde und es wäre verboten, er würde es gut finden, weil dann wäre ein Problem gelöst. Und das finde ich interessant. Dass er das praktisch sagt, ja, also ich bin eigentlich dafür, dass man TRT verbietet und aus... Ja, aber endlich, dass mal jemand was sagt dazu, oder? Naja, pass mal auf, die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, warum verbietet er es dann nicht einfach? Was hindert ihn daran? Zu sagen, nee, es ist verboten. Das verstehe ich nicht. Wenn es einer verbieten kann, dann er. Er müsste nur sagen, also wer hier dann mit dem Zeug erwischt wird, der fliegt und fertig. Vielleicht wartet er auch bis nach dem Fight. Nee, das Thema geht schon länger durch die UFC-Welt, würde ich mal sagen. Es war aber da schon lange rum. Also das ist jetzt nicht so ganz, aus der Kalten kommt das nicht. Also ich glaube halt wirklich, er zieht sich da so ein bisschen zurück und schiebt die Commission vor und sagt, ja, also die sagen, ja, das wäre alles in Ordnung. Deswegen, was sollen wir denn da sagen? Aber sie haben ja auch sonst irgendwelche Regeln, die intern gelten, sage ich jetzt mal, und nicht durch irgendeine Commission festgelegt werden. Und die UFC ist ja selber die Commission, wenn sie zum Beispiel im Ausland sind. Also von daher, was hält die davon ab, zu sagen, wir verbieten das? Das wäre ja auch ein Zeichen in Richtung Commission. Okay, ja. Weißt du, die verbieten das. Also ich würde es gut finden. Ich würde es gut finden. Absolut, natürlich. Das sagen wir doch aber schon seit zwei, drei Ausgaben, dass da wirklich mal was passieren muss. Ja, und er hat auch nochmal Bezug genommen auf Vitor Belfort und er kann nicht so richtig verstehen, warum man sich auf ihn so einschießt. Und was? Ja, er sagt halt, es gibt zu viele Leute, die TRT nehmen und auf TRT zurückgreifen. Das ist ja völlig richtig, dass das einen viele nehmen, aber das ist ja nun mal das populärste Thema oder die populärste Person im Moment, denn er hat einen Title Shot. Es geht nicht so sehr um die Popularität, sondern darum, dass er erwischt wurde, wie er TRT nimmt, ohne es anzumelden. Sprich, er hat damit eindeutig versucht zu betrügen. Das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn einer hingeht, das anmeldet und die Commission erlaubt, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn es einer heimlich macht. Ja. Weil da fragt man sich natürlich auch, warum? Warum machst du es heimlich? Also, wenn du es doch wirklich brauchst. So, das ist für mich der Punkt, warum ich bei Vitor Belfort so an die Decke gehe. Wenn er es so macht wie zum Beispiel Frank Mir, ja, der sagt, ich brauche das Zeug, lässt sich testen. Und jetzt zum Beispiel Frank Mir ist ja auch im Kampf gegen Overeem. Hat er auch eine Ausnahmegenehmigung für TRT. Was ich trotzdem scheiße finde, dass er es nimmt, aber wenigstens ist der Ablauf durchsichtig. Nach außen kommunizierte, muss man dazu sagen. Man weiß ja nicht, was davor war. Ob er es nicht da auch schon mal genommen hat, ohne es anzumelden. Aber, weißt du, da, genau, ich weiß, okay, der nimmt es und er versucht, wie soll man sagen, mit offenen Karten zu bescheißen? Also, und das kann man es ja auch wieder nicht sagen. Aber er bewegt sich ja innerhalb des Regelwerks. Ja, also das ist halt für mich zwar ein Problem, dass das im Regelwerk erlaubt ist, aber er bewegt sich innerhalb des Regelwerks. Und das hat Vitor Belfort halt nicht gemacht. Deswegen gönne ich ihm diesen Titelkampf nicht und ich akzeptiere auch nicht, dass er da diesen Titelkampf überhaupt erst bekommt. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Vitor Belfort den Titel gewinnt. Die erste Entrüstung, die da mit Sicherheit kommen wird. Jetzt nicht groß, kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn Vitor Belfort gegen Chris Weidman den Titel holt, dann ist da immer ein Geschmäckle dabei. Ja, aber erinnere dich, letzte Woche haben wir noch über GSP geredet. Diese Woche ist das Thema weg vom Fenster. Ich glaube, da passiert nichts. Er ist gedopt, sagen wir es mal so, ne? Ja. Ein offensichtlich gedopter Fighter gewinnt einen Titel gegen einen, der erstmal, soweit wir wissen, nicht sowas nimmt. Und das, finde ich, hat schon ein Geschmäckle. Und dann stell dir doch mal vor, der Vitor Belfort ist dann Welterweight-Champion, ist doch, ne? Er ist Middleweight-Champion. Middleweight-Champion, Welterweight ist ja vacant, ne? Richtig. Und dann gibt es wirklich mal irgendwie diesen Move, dass die TRT-Geschichte gebannt wird von der UFC. Und stell dir mal vor, Vitor Belfort ist dann irgendwie jetzt gesponnenermaßen 2 Jahre Champion. Was machst du da? Was machst du da? Du kannst doch dann die Geschichte nicht bannen und sagen, hier, aber der Champion, der ist ja on Drugs. Nee, er darf dann halt nicht mehr unter TRT kämpfen. Okay. Das heißt ja nicht, dass er dann aufhören muss zu kämpfen, aber ich glaube, du interpretierst oder erhoffst dir da zu viel. Ich glaube, da wird exakt nichts passieren. Okay. Das ist. Ich habe ja auch nur Eventualitäten aufgetan. Ja, das mag. Dafür ist auch dann im Grunde genommen so eine Art Gespräch da. Das mag kurzfristig dann wieder interessant sein und Gesprächsstoff erzeugen, aber ich glaube, dass sich das relativ schnell verflüchtigt, das Thema, dann ähnlich wie eben jetzt mit GSP. Dana White sagt, leckt mir am Arsch, das ist alles Bullshit und geht euch mal schön ficken. Ich habe alles dazu gesagt, leckt mich und dann sind halt auch alle ruhig. Und dann ist halt auch Ruhe im Puff. So, das ist natürlich ja auch eine Art, damit umzugehen. Ja, also wie gesagt, Frank Mir jetzt auch für den Kampf gegen Overeem mit der Ausnahmegenehmigung für TRT und das ist nicht das erste Mal. Er hatte auch schon gegen JDS diese Ausnahmegenehmigung und gegen Josh Barnett. Wie wir wissen, bei beiden Kämpfen hat das nicht allzu viel geholfen. Er hat trotzdem verloren. Aber ich finde schon mal gut, dass da so ein paar Ärzte sich hinstellen und sagen, das ist Bullshit, was ihr da macht. Dann gibt es natürlich Nachrichten aus Brasilien, die uns Anfang der Woche ereilt haben. Und zwar James Sonnen und Wanderlei Silva sind aneinander geraten und haben am Set von Ultimate Fighter Brasilien so ein bisschen ihren Kampf for free ausgetragen. Dana White hat gleich danach gesagt, ja, es ist nicht mein Problem, sollen sie sich einfach prügeln. Also ich würde sie ja sonst dafür bezahlen, aber wenn sie Bock haben, können sie sich auch hier for free prügeln. Ja, und das ist doch mal eine geile Aussage. Ja, naja, so ganz so happy ist er darüber nicht. Er hat auch gesagt, das wird definitiv Folgen haben. Er hat jetzt nicht gesagt, wer, weil es ist ja nicht nur Wanderlei und Jail damit involviert gewesen, sondern auch noch irgend so ein anderer Vogel. Ja, es ist sowieso relativ wenig darüber bekannt. Also die beiden sind irgendwie aneinander geraten und irgendwie muss es wohl so gewesen sein, dass sich dann irgendwann ein Typ von Wanderlei Silva damit eingemischt hat und kann ich mal sagen, was ich da aufgepickt habe. Ich habe das so verstanden, oder zumindest am Anfang der Woche, seitdem habe ich da auch nichts mehr von gelesen, habe ich gelesen oder verstanden, dass Chris, wie heißt du nochmal, Chael Sonnen? Chris Sonnen, ne? Chael Sonnen irgendwie Witze über Brasilianer und das Land gemacht hat. Was muss man sagen bei Chael Sonnen, dass er da einfach mal so ein bisschen Smack-Talk rauslässt, nichts Neues ist, aber Wanderlei Silva hat das wohl ein bisschen persönlich genommen und hat das so verstanden, dass er sein ganzes Land irgendwie disgraced. Wie, man möchte jetzt ein bisschen die Brücke schlagen zum Kinderfernsehen, wie es das 2011 oder 10 mal gab mit Chris Jericho, der irgendwie auf die brasilianische Fahne bei einer Hausshow gesprungen ist und da ja auch komplett alle abgegangen sind und ihn sogar in den Knast gesperrt haben. Also da scheint man wohl in Brasilien ein bisschen sensibler zu sein in so einer Geschichte. Also vielleicht hätte er auch ein bisschen mehr Feingefühl beweisen können. Ich habe verstanden, dass Chael Sonnen Witze über das Land und die Bevölkerung gemacht hat. Und dann darf man sich auch irgendwann nicht wundern. Also die Witze über das Land und die Bevölkerung, die hat er gemacht. Allerdings nicht im Zusammenhang mit Wanderlei Silva, sondern macht mit ja nix. Anderson Silva, und das liegt natürlich schon ewig zurück. Und das ist ja auch der Grund, warum Dana da, er hat Dana weiter gesagt, Jail Sonnen ist da unten besser beschützt als Obama. Also, weil sie wirklich Angst haben, dass jemand von außen Jail Sonnen ernsthaft was tun könnte. Dass jetzt da nochmal während der Aufzeichnung für Ultimate Fighter Brasilien da nochmal irgendwas ablief, dass er dann nochmal was gesagt hat, davon habe ich jetzt nichts gelesen. Ist im Endeffekt aber auch egal. Fakt ist, irgend so ein Typ von Wanderlei Silva hat sich dann auch noch mit eingemischt. Aha. Und dann müssen alle total durchgedreht sein, weil halt eben sich da noch einer mit eingemischt hat. Und Dana White sagt auch, da geht ein kranker Scheiß ab da unten. Und wir müssen da erstmal runterfliegen und das jetzt auch alles erstmal klären. Und ja, die hätten da wohl für eine Weile gekämpft. Und ja, Dana meint auch, ist eigentlich ganz, natürlich ganz cool für eine Reality-Show, aber andererseits ist es halt auch schlecht, weil Bad Reputations und so weiter und so fort. Und tja, interessant und wenig überraschend, finde ich, ist es dann, dass die beiden, wie gesagt, aneinander geraten sind. Was auch noch ganz interessant sein dürfte, es ging ja immer darum, kann man in Europa oder in Nordamerika die ganze Ultimate Fighter Brasilien-Nummer sich angucken? Kann ich jetzt verraten? Ja, man kann, und zwar mit dem Fight Pass. Da wird das Ganze mit Untertiteln dann zu sehen sein. Und ich denke, reißenden Absatz finden. Weil das ist eine geile Nummer. Also das werde ich mir definitiv angucken. Allein naja, es ist ja das Glückliche, es ist ja keine reine Brasil-Edition. Ich denke mal, Chael Sonnen werden wir ja verstehen. Ja, in den Einspielern zumindest, aber im Training und so dann natürlich nicht. Aber ja, also ich denke mal, das kann man sich dann schon mit Untertiteln angucken. Denke ich. Wird das die erste TAF sein, die ich sehe? Nee. Okay. Anderson Silva, wenn wir schon bei Silva sind, dann kommen wir auch gleich zu Anderson Silva, hat eine Frau verklagt aus Brasilien, denn die hat auf Twitter was geschrieben, das darf man nun wirklich nicht schreiben. Und zwar hat sie Anderson Silva als rotten and shitty idol deklariert, muss man sagen. Mhm. Die Polizei sofort natürlich in Brasilien zu Tat geschritten, hat den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer der Frau ermittelt. Und der Polizist sagt, es handelt sich hierbei um eine 40-jährige Frau, die in sozialen Medien über Anderson Silva geschrieben hätte, Brazil will see the idle and rotten that you are. Mhm. Ja. Also es ist, irgendwo ist es, finde ich, aber auch ein Stück weit lächerlich von Anderson Silva, sich da mit so einem Troll da abzugeben. Ja, absolut. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, der hat die ist ja eine Frau, hat er jetzt nicht irgendwie behauptet, es wäre ein Kinderschänder. Ja, weißt du, ja genau, also ich meine, komm ey, das ist noch, das kann man ja vielleicht sogar fast noch als persönliche Meinung abtun, aber gut, ja, mal gucken, was da rauskommt, irgendwie im Oktober sei dann wohl Gerichtsverhandlung oder was. Boah, das ist aber echt. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, finde ich auch. Aber er hat ja Zeit, deswegen hat er sich vielleicht gedacht, da verklage ich erstmal jemanden, das ist mir nicht ganz so langweilig. Hm? Bei den Ladezeiten von FIFA wahrscheinlich gerade gelesen. Hm, Gerichtskampf. Tweet. Gerichtskampf von Anderson Silva. Ja, sieht man den oft vor Gericht oder was? Ist das da irgendwie so ein Typ? Ich habe das zum ersten Mal jetzt mitbekommen, dass er da jemanden an die Kandare nimmt. Da spielt er dann auch viel Ace Attorney. Ja, Entschuldigung. Ich meine, man muss das natürlich definitiv mal so sehen, dass es auf Twitter schon so eine komische Mentalität gibt, wo man immer denkt, das wäre ein rechtsfreier Raum. Fakt ist eins, alles, was man da sagt, kann natürlich dann später wirklich gegen einen verwendet werden. Und wenn irgendjemand auf Twitter irgendjemanden beleidigt, muss er halt auch damit rechnen, dass er da eine Anklage kriegt dafür. Also ist halt einfach mal so. Und die Chancen, dass der Kläger damit durchkommt, sind relativ gut, weil es steht halt einfach mal im Internet. Also da kannst du auch nicht sagen, nee, ich hab dem keinen Wichser gezeigt, sondern ich wollte ihm nur zeigen, dass von oben Regen kommt oder was. Weiß der Kuckuck, wie sich da der ein oder andere Autofahrer schon mal versucht hat, aus der Misere zu ziehen. Gut, kommen wir zu GSP. Tom Wright, das ist der Typ, der in Kanada das Sagen hat für die UFC, hat sich bezüglich GSP mal zu Wort gemeldet und meinte, es könnte sein, dass er bereits in diesem Jahr zurück in den Octagon kehren wird. Und Tom Wright ist sich sicher, GSP wird zurückkommen. Und ja, er hofft, dass es noch 2014 ist. Aber er sagt auch, für die UFC ist es praktisch nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange hier in Kanada. Ich meine, für die UFC an sich ist es ja schon ein extremes Zugpferd, was da wegfällt. Aber für Kanada ist es natürlich die Identifikationsfigur schlechthin. Identifikationsfigur, so heißt es. Schlechthin. Mhm. Mhm. Und, wer ist jetzt denn the next big star? Tue ich mir Kanadier? Ein bisschen schwer. Mhm. Also man kann mit Sicherheit argumentieren, dass Sarah Kaufman nicht ganz... aber die hat halt auch jetzt ihren Kampf verloren. Wer ist denn da noch großartig jetzt aus Kanada, der jetzt in naher Zukunft... Ja, es gab jetzt eine Pressekonferenz, da waren so ihre größten bekannten Stars mit dabei, aber so richtig fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Wenn mir noch einer einfällt, schiebe ich den noch nach. Aber es ist jetzt also so eine Art... Rory McDonald ist Kanadier. Der ist auch Kanadier. Ja, gut. Aber so richtig eine geile Nummer steht jetzt für mich nicht parat, die GSP ersetzen könnte. Gut. Wir kommen nochmal ganz kurz. Die steht ja grundsätzlich nicht parat, ne? Das weiß man halt dann immer erst im Nachhinein. Das ist ja das, was Dana White auch immer sagt. Als Chuck Liddell aufgehört hat und auch andere, dann haben immer alle so ein bisschen in Frage gestellt, ob die UFC überleben kann ohne diesen Superstar, diesen einen wichtigsten Pay-Per-View-Draw, und irgendwo kommen sie dann halt immer wieder her, und das, denke ich mal, wird auch diesmal der Fall sein. Mhm. Irgendjemand wird sich herauskristallisieren als the next GSP, der dann trotzdem wieder ganz anders sein wird. Gut, ja. Komme ich nochmal zu Dana White. Und zwar sehr passendes Thema. Es geht nämlich um die Zukunft an sich der UFC. Natürlich um das Problem, dass man neue Stars in Anführungsstrichen irgendwie kreieren muss. Hast du die Geschichte mit Brock Lesnar auch in deinen News? Die ja schon seit Wochen sagt? Oder welche? Nee, hat er gestern gesagt, dass er zurückkommen wird. Nee, hat er so nicht gesagt. Du meinst das TNT-Interview? Nicht TNT, TMZ-Interview? Nein. Also es gab jetzt auch gelesen. Ein ganz aktuelles TMZ-Interview, und da hat er nicht gesagt... War das nicht sogar von heute, das TMZ? Ja, und da hat er nicht gesagt, dass er zurückkommen wird oder so, sondern er steht mit ihm im Kontakt, und ja, er kann sich das vorstellen, dass er zurückkommt, ja, aber es ist nichts irgendwie in Planung jetzt gerade, und okay. Ich glaube es nicht. Egal, es geht jetzt um die Zukunft für die UFC, und da planen sie natürlich erstmal nur mit Leuten, die sie schon haben. Und einen ganz interessanten Satz, finde ich, von Dana White war halt einfach, es ging halt praktisch darum, wer könnte der Nächste sein, klar, der jetzt hier auf so einem Level wie GSP ankommt. Und da fand ich einen Satz ganz interessant von Dana White, da sagt er, Anthony Pettis hat Benson Henderson einfach aussehen lassen wie einen dummen Idioten im Kampf gegeneinander. Und was er damit ausdrücken wollte, war, glaube ich, dass es immer so schnell gehen kann. Also du hast halt hier Benson Henderson, der über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr dominant im Lightweight ist. Und plötzlich kommt da so ein Pettis, und aus dem Nichts mehr oder weniger besiegt er Benson Henderson. Nimm davor nochmal den Gilbert Melendez Fight, wo es schon strittig war. Naja, klar, aber er hat ihn ja gewonnen. Also es war strittig, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Skandalurteil war. Also nee, wenn du so willst, ist das aber aus deiner Meinung und vielleicht auch aus der ein oder anderen Meinung schon der Anfang vom Ende gewesen. Ja, da kannst du auch den Frankie Edgar-Kampf nehmen, wo man auch sagen könnte, den hätte er verlieren müssen. Aber es ist egal, er war definitiv on the roll, Benson Henderson. Und was weiß ich, vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich noch eher Henderson als langjährigen Champion genannt. Oder dass der relativ lang diese Lightweight-Division zumindest mal einen Stempel aufdrücken kann er ja immer noch. Und dann kommt halt Pettis und besiegt jemanden, der davor wirklich schwer zu besiegen war. Und auch jetzt ja komischerweise wieder ist, hat man ja auch gesehen. Er gewinnt halt diese knappen Decisions für sich. Und das, finde ich, ist jetzt gerade eine schöne Phase, um zu gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird mit der UFC, mit diversen Leuten. Er hat natürlich auch Chris Weidman gesagt, wenn Chris Weidman Vitor Belfort besiegt, dann ist er klar Pound for Pound das Stärkste, was wir haben. Und ja, also da gebe ich ihm auch recht. Und du musst ja nicht immer so extrovertiert sein. Ich finde, ein GSP ist ja auch nicht so extrovertiert und funktioniert trotzdem und ist auch nicht so excited. Ja, ich sage ja immer, GSP, ich möchte nicht jetzt unbedingt sagen, dass er so ist wie Henry Maske, sondern ähnlich. Ne, es ist ein Gentleman. Kann man schon sagen, finde ich. Man muss ja nicht immer unbedingt polarisieren. Man muss ja nicht immer unbedingt extrovertiert sein. Man kann doch auch mal ein feiner Typ sein. Oder nicht ein feiner Typ. Ja, weil ich Henry Maske so sehr hasse. Deswegen hasse ich diesen Vergleich so extrem. Ja, aber ja, ich mag Henry Maske auch nicht. Müssen wir halt uns einen anderen raussuchen. Ja, du verstehst doch aber, was ich meine. Ja, natürlich. Er hat natürlich auch das Thema Ronda Rousey angesprochen, und da gibt es ja in letzter Zeit so ein paar oder immer mehr ja den Drang von Ronda in Hollywood eine Karriere anzustreben. Mhm. Und da wurde natürlich Dana White gefragt, ob er damit ein Problem hätte, und er sagte, wie kann ich damit ein Problem haben? Das ist doch das Geilste, was uns passieren kann. Ja. Und er hat das so ein bisschen mit der Vince McMahon The Rock-Geschichte verglichen. Ja, ja, ja. The Rock, ja. Der da weggeht vom Wrestling und im Nachhinein aber dann den Fame, den er als Hollywood-Star sich erarbeitet hat, zumindest mal in Bruchteilen wieder auf die WWE lenkt. Weil das kann man ja nicht abstreiten, dass durch die Rückkehr von The Rock für einen gewissen Zeitraum auch wieder Leute sich das angeguckt haben, die das sonst nicht gucken würden. Und sprich, die Verknüpfung von MMA, UFC und Hollywood, damit hat Dana White erstmal kein Problem. Nach außen hin kommuniziert er das, aber ich glaube, dass es in ihm dann doch mal anders aussieht. Weil ich meine, wenn Ronda Rousey... Ja, weil er Angst hat, dass sie weggeht. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da... Also dass er sich darüber freuen würde, wenn Ronda jetzt sagen würde, ich will Hollywood-Star werden, sagen wir jetzt mal. Zusammen mit Anderson Silva, ja, natürlich. Natürlich, ja. Dann hat er sich auch zu CM Punk geäußert. Denn, das muss man an der Stelle mal sagen. An der Stelle muss ich aber noch mal sagen, ein hervorragendes Ariel Helwani-Interview. Hervorragend. Schön. Muss ich nochmal sagen. Genau. Also CM Punk ist schon, auch wenn man immer wieder gelesen hat, dass er ein tierisches Arschloch sein soll vor der Kamera, ist er ein Goldstück. So ist es. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass CM Punk am Montag die WWE verlassen hat. Mittlerweile hat ja auch AJ irgendwie auf Twitter rumgeschrieben, dass Punk durch ist mit der WWE. Und dass er nicht zurückkommen wird. Und das hat natürlich so ein bisschen die Spekulationen angeheizt, ob CM Punk möglicherweise in der UFC irgendwann mal einen Kampf bestreiten könnte, auch gesagt hat, dass er Jiu-Jitsu macht bei den Gracies. Und er hat es ja auch für sich nicht ausgeschlossen im Interview mit Ariel Helwani. Und dann hat man halt Dana White gefragt, was er davon hält. Und er sagt so, ja, ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich muss mal gucken, kann der Typ überhaupt kämpfen? Wenn er kämpfen kann, mal gucken, was passiert. Mal abwarten. Er schließt nichts aus, aber er sagt natürlich auch nicht, dass CM Punk, keine Ahnung, zum Ende des Jahres dann UFC-Fighter ist. Aber prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass sollte irgendjemand in der UFC das Gefühl haben, CM Punk hat den Hauch einer Chance, was ich ihm abspreche. Aber nehmen wir mal an, man würde denken, okay, Punk kann hier mithalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das kann. Aber nehmen wir mal an, die sagen das. Dann würde ich es nicht ausschließen. Aber da ich davon ausgehe, dass er einfach nicht auf diesem Level ist, ich meine, das ist das die höchste Klasse, die du erreichen kannst als MMA-Fighter. Und mit 35 in so einen Sport reinzugehen. Ich wollte es nämlich gerade sagen, Debüt mit 35, Brock Lesnar hat es, glaube ich, mit 33 gemacht, ne? Ja, und mit dem Zusatzding noch, dass Brock Lesnar halt ein Weltklasse-Wrestler immer war. Mhm. Also kein Pro-Wrestler, sondern ein richtiger Wrestler. Und Punk, soweit ich das weiß, kommt der ja nicht aus dem Wrestling, sondern der kommt halt eben von diesen Backyard-Geschichten. Mhm. Also, naja, absolut. Er hat seinen Background im Backyard. Ja, ja, so ist es tatsächlich, ja. So, deswegen kann ich mir das wiederum nicht so vorstellen. Was natürlich. War der nicht sogar auch in der Omega von den Hardys? Das weiß ich nicht. Ich gucke kein Wrestling. Ja, also jetzt tu mal nicht so, als hätten wir es nicht 20 Jahre geguckt. Also ich nicht. ja, also es ist wahrscheinlich noch weniger dran als bei der Brock Lesnar-Geschichte. Ich behaupte jetzt einfach mal hier. Bevor wir Punk in der UFC sehen, sehen wir Brock Lesnar. Und bei Brock Lesnar halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Also das nur nochmal, um es einzustufen. Aber wenn es passieren würde, hey, ich wäre dabei. Definitiv. Okay. Was Dana auch noch gesagt hat und was ich auch geil finde, Chris Weidman, Vitor Belfort wird wahrscheinlich am 4.7. stattfinden. Da wird sich der Chris wieder tierisch drüber freuen, denn er hat sich ja gewünscht, dass er endlich mal einen Sommer mit seiner Familie verbringen kann. Ah. Das wird jetzt wieder nichts. Aber was viel cooler ist und was viel interessanter ist, ist, dass man Sonnen gegen Wanderlei Silva auf dieselbe Card packen will. Und das ist natürlich dann schon wieder eine geile Sache, wenn du zwei... Das hat wieder was von Silva gegen Weidman 2 und Ronda Rousey gegen Misha Tate noch mit drauf. Ist schön. Machen sie großartig. Finde ich toll. Finde ich hervorragend. Also wenn es so weit kommen sollte, geil. Dann Roy Nelson, Chris. Dein dicker Freund aus Las Vegas. Der Bärtige. Ich sag erstmal, bevor ich sage, was Roy Nelson vorhat, sage ich, was Dana White dazu gesagt hat. Was für ein dummer Idiot hat Dana White dazu gesagt. Und zwar will Roy Nelson neuer Nevada Athletic Commission Executive Director werden. Warum? Was spricht dagegen? Ist er ein bisschen hohl oder wie? Ich kenne ihn nicht so. Ja, es ist jetzt nicht. Also, ich glaube, er kann Executive auch nicht aussprechen. Aber eben, ja, also man denkt ja auch von Mick Foley, dass er ein hohles Stück Scheiße ist. Nee. Kannst du nicht vergleichen. Das ist eine andere Liga. Roy Nelson ist nicht dafür bekannt, ein Querdenker zu sein. Er ist sehr bodenständig, sage ich mal. Umspike, genau. Ja, ich verstehe schon, wie du es meinst. Keith Kaiser hörte da auf. oder wie es Bruce Buffer immer sagt, Keith Kaiser, hört ja da auf. Und Ryan Nelson hat sich gedacht, ja, dann mache ich den Job hier. Und zuerst dachten alle, das wäre so ein Promo-Stunt, aber der meint das völlig ernst und hat auch schon auf Twitter gesagt, er findet es echt doof, dass Dana White ihn nicht mehr unterstützt und so. Also, es wäre mit Sicherheit interessant, wenn Ryan Nelson diesen Posten übernehmen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird jetzt im Februar dann bekannt gegeben, wer Keith Kaiser beerben wird. Johnny Hendricks hat noch was erzählt in einem Interview, ebenfalls mit Ariel Helwani, dass er, wenn er dann endlich mal Welterweight-Champion ist, auch Middleweight antreten möchte. Er sagt, er hat sowieso ein Problem damit, mit diesem Welterweight-Cut. Also das scheint ihm ganz schön zu schaffen zu machen. Er schafft das zwar natürlich immer, auch mit der deutschen Diät, aber es scheint nicht ganz so leicht von der Hand zu gehen. Und er sagt, ja, ich könnte mir gut vorstellen, ins Middleweight zu gehen. Und wenn man sich natürlich vorstellt, Hendricks gegen Whiteman, das wäre natürlich schon der Hammer. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das wäre schon cool, ja. Ja. Das wäre schon geil, aber das würde sehr wahrscheinlich jetzt nicht in ein, zwei Jahren passieren. Mhm. Weil Whiteman und auch Hendricks haben noch genug in ihren Divisions dann zu tun. Ja, abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, absolut, ist richtig. Aber trotzdem interessanter Gedankengang von Johnny Hendricks, dass die Johnny Hendricks To-Do-Liste. Ja, was ich noch vorhab in meinem Leben, Welterweight und Middleweight Champion in der UFC werden. Ja. Man muss halt auch Ziele haben. Mhm. Traurigen Moment haben wir ja auch, und zwar mein guter alter Freund. Ich liebe ihn, Pat Barry. Dana White hat mal beschreiben wollen, was für ein toller Mensch Pat Barry ist. Und er hat gesagt, Brock Lesnar hasst jeden. Brock Lesnar hat keine Freunde. Brock Lesnar ist ein Mensch, der prinzipiell überhaupt niemanden leiden kann. Außer Pat Barry. Dana White gesagt, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn Brock Lesnar dich leiden kann, er muss der fucking beste Mensch der Welt sein. Und ich würde wirklich sagen, Tobi, zieh dich warm an. Das Problem ist, Pat Barry hat jetzt seinen UFC-Vertrag auflösen lassen. Er hat aufgehört, also vorerst, sage ich mal, mit MMA. Er sagt selber auch, das ist kein richtiges Retirement. Er tritt vorerst mal einen Schritt zurück. Ich sage da auch gleich, warum er das macht. Pat Barry hat natürlich jetzt nicht die geilste Zeit im Octagon erlebt. Sein Rekord 8-7 ist nicht so geil. Und in den letzten 4 Kämpfen hat er auch 3-mal verloren. Einmal gegen Saul Poilievre, das war schon ziemlich übel da in Australien. Und er hat sich zu Wort gemeldet und hat gemeint, zuletzt hatte ich immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich in den Octagon musste. Ich habe dann festgestellt, dass ich einfach nicht mehr wrestlen will. Pat Barry, muss man wissen, kommt vom Kickboxen. Er sagt auch, ich sage jetzt hier nicht, dass ich nie wieder MMA machen werde, aber jetzt, zur Zeit, will ich einfach nur Leute schlagen. Finde ich, ist eine schöne Aussage. Absolut, ja. Wenn man das so sagt. Und es wären mittlerweile dann auch schon Gerüchte laut, dass Pat Barry diese Aussage kann ich aber auch teilen. Ja, trifft eigentlich immer zu. Auf uns auch. Es gibt mittlerweile dann, wie gesagt, Gerüchte, die sich verdichten, dass Pat Barry zurück zum Kickboxen geht, vielleicht dann auch zu Glory, die ja in den USA gerade richtig erfolgreich sind, die Kickbox-Organisation. Und da habe ich mir das letzte Event aus Japan mal angeguckt und kann es auch nur empfehlen. Also für alle, die keinen Bock haben auf Grappling und Wrestling und die sagen, ah, das ist Jiu-Jitsu-Scheiß, das geht mir alles auf den Senkel. Ich will nur Kicks und fliegende Fäuste sehen. Diese MMA-Fans, den würde ich Kickboxen ans Herz legen, denn genau da hat man das. Das ist wirklich, da fliegt schon die Minna, sagen wir, glaube ich. Die Minna? Ja, ja. Gabriel Gonzaga, haben wir ja noch in der vorletzten Ausgabe darüber gesprochen, dass er sich die Hand gebrochen hat. Du hast mich gefragt, wann ist denn das passiert und welche Hand war es, Chris? Und wenn du mich was fragst, dann möchte ich dir natürlich auch antworten, selbst wenn das Ganze 5 Tage später ist. Er hat sich die rechte Hand gebrochen und zwar in der ersten Runde. So. Und er muss auch operiert werden und er war auch schon im Krankenhaus, Termin wurde vereinbart und jetzt wird da rumgeschnippelt und die rechte Hand wird operiert, was natürlich nicht als Ausrede genommen werden kann für diese unfassbar schlechte Cardio, die er da am Tag an den Tag gelegt hat. Mhm. Also das kann halt einfach wirklich nicht sein, dass du noch eine halbe Runde da schon so war es leider wirklich. Ja, es war wirklich so. Das kann nicht dein Ernst sein. Der hat so Ewigkeiten Zeit gehabt, sich für diesen Kampf vorzubereiten. Also, das ist unfassbar gewesen. Der hat schon immer so ein bisschen so ein Cardio-Problem. Wenn er das in den Griff kriegen könnte, dann wäre das ein guter Mann. Weil das hat man ja auch gesehen zu Beginn des Kampfes. Aber ja, also nach einer halben Uhr, also sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Brandon Sharpe hat es, also wurde darauf angesprochen in seinem Podcast und dann sagt er so, das ist unvorstellbar. Das kann man, also der war völlig, der Typ war voll, stand völlig neben sich. Der hat wirklich keine Antwort auf die Frage gefunden, wie man nach einer halben Runde schon fertig sein kann. Ich kann es aber auch nicht. Ich habe auch keine Antwort. Gray Maynard, der hat zuletzt gegen Nate Diaz gekämpft und verloren. Und zwar relativ beeindruckend verloren. Beziehungsweise hat Nate Diaz relativ beeindruckend gewonnen. Und danach kamen immer wieder Gerüchte über ein mögliches Retirement auf von Gray Maynard. Und hat jetzt gesagt, nee, hier wird nicht retired. Ich nehme mir gerade nur eine Auszeit und im Sommer möchte ich dann wieder im Oktagon stehen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finden soll. Gray Maynard sah in seinen letzten Kämpfen nicht mehr ganz so gut aus. Ja. Dann gibt es noch eine Neuigkeit aus dem Bereich, wie viele Events schafft die UFC in einem Jahr? Denn wir erinnern uns, was haben sie gesagt? Asien 4-mal, Brasilien, glaube ich, 17.000 Mal und Kanada hat jetzt auch 5 Events zugesagt bekommen. Mhm. 16. April Ultimate Fighter Finale in Quebec City. 14. Juni gibt es in Vancouver UFC 174, also ein Pay-Per-View. Am 27. September gibt es in Toronto UFC 178, noch ein Pay-Per-View. Am 4. Oktober wird es in Halifax eine Fight Night geben. Und am 6. Dezember gibt es UFC 181, also nochmal ein Pay-Per-View in Montreal. Ansage. 6.12. UFC 181, Montreal. Da kommt doch GSP her. Ja, würde sich ja anbieten für so ein Comeback. Nee, aber ich höre dir Trapsen. Ich finde schon beeindruckend, dass sie hier 3 Pay-Per-Views bekommen. 5 Events. Also das ist das. Hat Montreal, der königliche Berg, haben die eine große Arena, weil, obwohl es ist arschkalt dann auch was, ne, kann man sagen. Das Bell Center. Montreal hat das Bell Center. Ey, wenn da GSP wieder kommt, da kannst du, glaube ich, noch ein Stadion bauen, glaube ich, so ein Einwegstadion mit 200.000 Leuten. Ich denke, er müsste noch mal ein Jahr warten oder so. Ich denke, dass nach einem Jahr wieder zu kommen, wäre fast schon zu früh. Also für meinen Geschmack wäre es zu früh, nach einem Jahr schon wieder zurückzukehren. Aber abwarten, ob es überhaupt so ist. Nee. Ja, ich finde schon. UFC und Fox 10 habe ich auch noch mal kurz was, ein kleiner Nachtrag, und zwar Medical Suspensions. Das Einzige, was da wirklich raussticht, warum ich es auch jetzt hier nochmal mit reingenommen habe, waren die 90 Tage für Adriano Martins, der ja von Donald Cerrone übel ausgenockt wurde mit diesem Headkick. Der muss also 90 Tage ruhen. 60 Tage darf er noch nicht mal berührt werden. Also, gewalttätig berührt. Seine Frau darf, denke ich mal, schon mal anfassen. Oder vielleicht hat er sich ja auch irgendwie, vielleicht war er im Atomkraftwerk davor. Und das ist deswegen irgendwie, aber nee. Der Rest, Mike Rio, Ward Harris, 45 Tage. Benson Henderson darf nach 15 Tagen wieder ran. Ja, also das hält sich ja sonst alles im Rahmen. So. Aber das. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu den Kämpfen, die uns bevorstehen, die jetzt nämlich bekannt gegeben wurden. Es gibt ja diverse Updates, auch durch Verletzungen etc. pp., denn der Verletzungsteufel, der schleicht umher. Im Jahr 2013 hatte man ja ein bisschen mehr Glück. Dieses Jahr sieht es anders aus, denn Brian Caraway, der bei UFC 170 eigentlich auf Lucas Martins treffen sollte, der hat sich verletzt, heißt es. Es heißt nur so, dass er sich verletzt hat. Ich persönlich habe eine andere Vermutung, Chris. Na? Ich glaube, da hat Schiss vor Ronda Rousey. Ronda Rousey kämpft ja auf derselben Card. Ach, stimmt, ja. Ja, und du weißt ja, dass Ronda das und der Alte Brian, von Tay. Richtig. Ich glaube, dass er sich einfach in die Hosen geschissen hat vor Ronda. Das ist, glaube ich, auch so eine alte Schlampe wie die scheiß Tate. Ja, so kann man es natürlich sagen. Dann gibt es 3 neue Kämpfe für das Ultimate Fighter China-Finale. Am 1.3. Wan Li trifft auf Nam Phan im Bantamweight. Ach, den kennen wir aber. Die kennen wir, genau. Die anderen 4, die kenne ich nicht. Sai Wang trifft auf Limpeng Sang, whatsoever. Und Yang Ping Yang trifft auf Guing Yu Ning im Featherweight. Naja. Ja, da freue ich mich schon auf die Predictions. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Was haben wir noch? 171, das betrifft jetzt Juliana Pena. Die ist natürlich raus mit ihrer schweren Knieverletzung. Und wird ersetzt durch Raquel Pennington. Das ist die doch nicht ganz so ungeile Lesbe, die bei Ultimate Fighter mir ganz gut gefallen hat. Die trifft also jetzt auch. Nicht diese Schlaksige? Nee. Das ist nicht die Schlaksige. Das ist die Tätowierte, Raquel Pennington. Ah! Das ist ein süßes, ein ganz süßes Mäuschen. Und was halt auch noch passiert ist, ist, dass ich hier Daryl Montagu verletzt hat. Der sollte eigentlich auf Will Campuzano treffen. Mhm. Montagu, wie gesagt, verletzt. Und Justin Scoggins ersetzt nun Montagu. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob Justin Scoggins nicht der Typ war, der in... Genau, das war der, der in... wie heißt denn dieses komische Land? Singapur. Einen geilen Fight abgeliefert hat. Nee, Quatsch, in Australien, genau, es war in Australien. Und dann so eine geile Promo geliefert. Eine Markant-Card? Ja, genau, da war das. Ja, genau, das war gegen den Einheimischen, also beziehungsweise gegen den Typen aus Australien. Ja, der da mit dem Didgeridoo reinkam. Übrigens, genau. 1-1, Braunschweig hat ausgeglichen. Ja, mein Tipp. Nein, was hast du getippt? 4-0. Ja, also den Kampf finde ich geil. Wobei ich davon ausgehe, dass Goggins das Ding gewinnen wird. Gefällt mir aber besser als Montagu gegen Campuzano. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich Bock drauf auf diesen Kampf. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Habe ich ein bisschen gefreut über diese doch kleine Verletzungsmisere. Also mich kotzt es an mit Juliana Pena. Das ist wirklich scheiße. Ja, ist bitter, jo. Da kotze ich richtig ab. Aber mit Raquel Pennington jetzt da kann ich eigentlich auch ganz gut leben. It's okay for me, wie wir hier sagen bei uns. It's okay for you? Ja, it's okay for me. Dann gibt es Gerüchte über UFC Fight Night 39. Die Gerüchte beziehen sich aber nur auf den Namen. Denn am 11.04. findet definitiv in Abu Dhabi ein UFC-Event mal wieder statt. Es wird geheadlined von Roy Nelson gegen Antonio Rodrigo Nogueira, also Big Knock, kommt zurück und trifft auf Roy Nelson. Spekulationen gibt es im Endeffekt nur darüber, ob es dann eine Fight Night ist oder weiß der Kuckuck was anderes. Und es darf auch spekuliert werden, ob sie das Ganze wieder Open Air veranstalten werden. Mhm, cool. Das letzte Mal, Abu Dhabi war ja Open Air, nur das Event war halt richtig scheiße. Scheiß Main Event. Main Event? Ja, ich find's blöd. Ach so, ja, jetzt warte erstmal ab, wie sich die Karten noch entwickelt, ob das dann auch wirklich der Main Event ist. Also, da würde ich jetzt erstmal warten. Tough Nations. Tough Nations bekommt natürlich auch ein Finale, habe ich ja vorhin erzählt, 16.04. Ja. in Quebec. Und da wurde jetzt ganz schön viel auf die Karte gepackt. Michael Bisping gegen Tim Kennedy wurde ja schon im Vorfeld mal bekannt gegeben, stand aber noch ein bisschen zur Disposition, weil bei Bisping noch eine Augenuntersuchung ausstand. Die hat er jetzt erfolgreich absolviert. Also den Kampf wird es geben, Bisping gegen Kennedy. Außerdem wird Mitch Gagnon auf Tim Gorman treffen. Tim Gorman ist der Typ von Ultimate Fighter, der zu Misha Tate gesagt hat, ich weiß gar nicht, was du von mir willst, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Dich kennt man doch überhaupt nicht. Aber später hat er dann gesagt zu Brian Caraway, also wenn du Bock hast, kämpfen wir beide gegeneinander und der Gewinner kriegt deine Alte. Also das könnte ganz unterhaltsam werden mit Tim Gorman. Und KJ Nunes trifft auf Sam Stout. Großartiger Kampf. Nunes, der retired wäre, wenn er nicht seinen letzten Kampf gewonnen hätte. Sam Stout sah ziemlich gut aus gegen den Preisschildträger Cody McKenzie. Mhm. Das ist großartig. Junge, ja, das ist ein geiler Kampf. KJ Nunes, Sam Stout könnte cool werden. Patrick Cote trifft auf Kyle Noak und Mark Bocek auf Evan Dunham. Ja, also ist eine schöne Card, glaube ich, so ein Ultimate Fighter Finale. Wobei ich aber mal sagen muss, ich komme noch nicht so richtig rein bei Ultimate Fighter Nations. Obwohl ich Bock drauf gehabt hätte, aber mir fehlt aktuell die Zeit. Vielleicht jetzt, wenn das Drecks Dschungelcamp endlich vorbei ist. Hast du das Interview mit Donald Cerrone gelesen oder die Aussage von ihm? Nee. Er möchte den Rekord knacken für meiste Fights in einem Jahr. Ja, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, Chris. Ich habe es heute erst gelesen. Mhm. Hat man letzte Woche in der Sendung. Hörst du dir einfach nochmal an und kannst ja dann bei der nächsten Ausgabe was dazu dann sagen. Dann nochmal erzählen. Ja. 6 sind es nämlich, will er schaffen. Ja. Ja. UFC 172, Baltimore, das ist die John Jones gegen Glover Teixeira Card. Da gibt es auch ein Update. Und zwar wird eine weitere Ultimate Fighter Teilnehmerin der Tate-Rousey-Staffel wieder in den Oktagon steigen. Und zwar Jasmine Duke, das ist die Alte, die jetzt mit Ronda Rousey trainiert. Und die trifft auf, wie wir ja sagen, Bette Correa. Und die heißt auch so. Punkt. Ist schwerer Kampf für Duke, aber interessanter Kampf. Gefällt mir. Und der Bruder von Jake Ellenberger, Joe Ellenberger, trifft auf Alter, Horst. Yancy Medeiros oder sowas in der Art. Ja, aber cool, weil beide Ellenbergers, Jake und Joe, auf derselben Card, das gefällt mir irgendwie. Und Joe, du erinnerst dich, weil der Typ, der so schwer krank war und jetzt erst einen Vertrag bekommen hat und so weiter und so fort. Macht's Klingelingeling? Nee. Na dann, hörst du dir auch die Ausgabe vielleicht nochmal an, Chris? Wir kriegen das hin mit dir. Mach dir mal. Wayans starten gleich. Ja, es interessiert mich nicht, weil man kann es ja eh nicht gucken. Wieso das denn nicht? Weil man einen Account braucht. Ich bin ja nicht mehr, ich bin ja rausgeschmissen worden. Ich bin jetzt drauf hier. Mich das jetzt nicht. Will mich mal am Arsch stecken. Du sollst dich jetzt hier drauf konzentrieren, denn jetzt kommt wieder der Part, wo du auch was zu vermelden hast. Und zwar gucken wir uns jetzt mal die Card an und überlegen, wer den einen oder anderen Kampf gewinnen könnte. Chris, bist du bei mir? Mhm. Schön. Natürlich. Wahrscheinlich der mit der spannendste Kampf an dem Abend. Kannst ja gleich mal sagen, was du da hältst. Hennen Burrell gegen Uriah Faber. Ja, ich persönlich habe mich tierisch auf diesen Kampf gefreut. Aber? Und habe echt auch so gedacht, der Faber, der könnte da wirklich. Und ich nehme das jetzt zurück. Ich glaube, Uriah Faber verliert diesen Kampf vorzeitig gegen Hennen Burrell. Warum ich das denke, ist, ich habe mir den angeguckt jetzt beim Media Day und der sieht total fertig aus. Der sieht nicht gut aus. Also der wirkt auf mich auch irgendwie nicht so wie vor dem McDonald-Fight. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas schief lief. Also ganz rein spekulativ wirkt das auf mich so, als ob der diesen Kampf angenommen hat, trainiert hat, irgendwie eine Krippe bekommen hat und jetzt so ein bisschen seiner Form hinterher rennt. Ich weiß auch nicht. Also ich habe kein so geiles Gefühl bei Uriah Faber. Es wirkt für mich nicht so, als ob der bei 100% ist. Aber es ist einfach nur so ein Gefühl. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Faber gewinnt. Ich glaube auch, die UFC würde tierisch abgehen, wenn Faber gewinnt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die UFC nichts dagegen hätte, wenn Uriah Faber diesen Gürtel endlich bekommen würde. Aber wenn ich cool wäre, würde ich sagen, okay, das war's. Tschüss. Bei Hennen Burrell, du kannst nicht gegen den Typen wetten. Der hat 33 Kämpfe in Folge gewonnen. 33. Wir reden hier von MMA. Das ist nicht Boxen, wo du erstmal 25 Kämpfe gegen irgendwelche Grummelboxer machen musst, bevor du dann mal richtige Boxer vor die Flinte bekommst. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, Kämpfe zu verlieren. Und wenn du über 9 Jahre und 33 Kämpfe unbesiegt bleibst, das ist verdammt nochmal eine Aussage. Mhm. Und ich finde, Burrell wirkt auch viel confident, ne? Ja, nicht nur das, sondern auch so groß. Die Größe finde ich enorm. Also ich finde das einfach für seine Gewichtsklasse, wenn ich den Faber gegenüber sehe, wirkt er einfach nochmal wie eine Gewichtsklasse drüber. Also das ist eine Maschine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Faber Burrell besiegt. Ich mag Uriah Faber und ich würde es ihm auch unfassbar sehr gönnen, dass er endlich diesen Titel sich holt. Er sagt zwar, er braucht das nicht für seine Legacy. Ich sage, er braucht das und zwar dringend. Sonst ist er halt einfach nur der Typ, der nicht diesen letzten Titel gewonnen hat. Auch wenn der Unvollendete, ne? Ja. Also Leverkusen der UFC. Ja, der Vergleich mit Leverkusen, das ist ja wirklich eine Frechheit. Also Uriah Faber mit Leverkusen zu vergleichen, Chris, können wir nicht irgendwie was anderes finden? Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Jeder weiß, was wir meinen. Ist wurscht. Du verfolgst den Typen ja schon des Längeren. Aber hat er denn schon mal so ein Momentum gehabt, wie nach diesem Michael McDonald-Fight? Ich fand, dass Uriah Faber... Der hat ihn ja weggefräst. Ich fand, dass Uriah Faber nie katastrophal schlecht war, bis auf diesen ersten Kampf gegen Burrow, da fand ich ihn erschreckend schwach, hat er aber danach auch erklären können. Erstens mal hat er eine Rippenverletzung, ich glaube sogar gebrochene Rippe gehabt. Ja, das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Dann die Geschichte mit seiner Schwester und so weiter und so fort. Das war ja alles in diesem Zeitraum. Und dass er so ein bisschen enttäuscht war, weil er von dieser großen Card mit Whiteman und Silver nach Kanada geschickt wurde und relativ in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Da hat er irgendwie ein Problem damit gehabt. Er sagt, das sei jetzt alles nicht mehr so. Er sei jetzt total fokussiert. Und er hat sich auch weiterentwickelt, ist besser geworden, glaube ich auch. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Burrow. Man darf natürlich hier nicht vergessen, Aldo und Burrow sind Trainingspartner. Ich meine, der trainiert halt mit Jose Aldo. Also, ja. Allein sich das vorzustellen, ist so abartig, dass ich mir... Naja, dass die beiden miteinander trainieren, das ist doch geil, dass sie sich pushen, oder? Ja, klar. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass Burrow mit Sicherheit nicht schwächer sein wird als 2012. Mhm. Also deswegen... Es ist wahr... Ich möchte nicht sagen, dass es seine letzte Chance ist. Aber ich weiß nicht, seitdem ich diesen Media Day da mir angeguckt habe vom Donnerstag. Sah der im Gesicht so schlecht aus, oder? Ja, irgendwie krank. Und er wirkte auch so nicht so locker. Weißt du, er hat ja vor diesem McDonald-Fight bei diesen ganzen Interviews total locker entspannt und war so gechillt und er war halt California Kid. So. Und das kam jetzt nicht so rüber. Nee. Ich bin gespannt. Hm? Ich bin gespannt. Was tippst du denn? Da muss man fast wahrscheinlich dann auch was sagen, ne? Dann im Endeffekt in so einer Geschichte. Es ist so spannend. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Burrow mag ich überhaupt nicht. Was magst du denn an ihm nicht? Ich meine, das hat ja einen Grund. Alles, Look. Ja, ich habe natürlich, wenn ich an Burrow denke, dann sehe ich natürlich diesen Superman-Punch, wo er sich am Käfig abstürzt. Kennst du bestimmt die Szene von ihm, ne? Ja. Es ist schon ein Excited Fighter und so, aber alles in allem finde ich das einen unglaublich depperten Typen so. Und das hat ja auch einen Grund. Der Typ ist seit 375,897 Millionen Kämpfen ungeschlagen. Aber er hat noch lange keine. Er ist mit Sicherheit. Gibt's eine MMA Hall of Fame? Ja, die gibt's. Da kommt er mit Sicherheit rein. Die UFC Hall of Fame meinst du jetzt wahrscheinlich. Ach so, die gibt's, ja? Ja, die gibt's. Aber ich meine, der ist ja so lange besiegt. Aldo ist der am längsten amtierende Champion, ne? Nicht Burrow. Ich glaube, Aldo ist. Ja. Burrow wurde ja erst 2012 Champion. Aldo ist, glaube ich, auch der allererste Champion, richtig, ne? In seiner Division. Er hat nur Titelkämpfe in der UFC gehabt. Das ist auch eine Ansage. Mhm. aber Burrow, da muss ich sagen, da fehlt mir der It-Factor, wenn du ja mir absprichst. Also, dass ich sage, ich soll nicht immer auf Charisma, Äußerlichkeit, nee, dass du sagst Shishi-Denken. Immer, du sagst immer, dass ich das sage. Das sage ich aber überhaupt nicht. Ich sage nur, dass es in der UFC, dass du es da schaffen kannst ohne It-Factor, einfach nur, weil es beeindruckend ist. Ja, siehst du an Burrow. Weil es beeindruckend ist, wie viele Kämpfe du gewinnst. Das reicht, ja. Um berühmt und sich Namen machen zu können. Also du brauchst diesen It-Factor, wenn du J.S. Sonnen bist, der halt keinen Titel gewinnt. Und trotzdem ein großer Draw sein möchte, dann brauchst du den It-Factor. Aber ein Hannon Burrow ist einfach nur geil, weil er halt, ja, das ist halt wirklich ist der Floyd großer Money. Draw ist. Das ist halt der Floyd Money Mayweather der UFC, muss man so sagen. Muss man so sagen. Er ist Burrow. Ja, 9 Jahre unbesiegt und wie gesagt, ja, in diesem Sport, das ist abartig. Ja, aber was ich damit nochmal sagen wollte. Der ist für mich keine Legende, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Er ist für mich auch schon kein John Jones. Für mich ist John Jones in der Legacy größer oder im Ansehen der Company im Moment oder in dem Sport größer als Burrow, GSP, Silver. Meinetwegen ist auch Chris Weidman für mich in der Wahrnehmung glamouröser und stärker vertreten als ein Burrow. Das ist ähnlich. Das sind diese Vergleiche, die ich da ziehe aus anderen Sportarten, die eventuell auch unterbuttern, dass ich in dieser Sportart noch nicht so lange verwurzelt bin. Aber einen ähnlichen Vergleich kann man auch mit Sebastian Vettel, meine ich, ziehen. Der hat jetzt 4 Weltmeistertitel hintereinander geholt und sieht aber kein Schwein. Weißt du? Ja, wie gesagt, aber das sehe ich bei Burrow anders. Also, der wird halt einfach von der UFC. Ja, was denn? Ja, wollte ich gerade sagen. Er wird halt einfach von der UFC nicht so dargestellt und lässt sich vielleicht auch so nicht darstellen wie andere. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass... Ist das bewusst von der UFC? Ja, ich denke mir schon, die suchen sich die Leute aus, die sie halt richtig fett rausbringen. Also Rossi Aldo ist aber wesentlich cooler als Hendon Brown. Vielleicht ist mit Hendon Brown das schwieriger, warum auch immer. Es ist ja auch egal, aber ich glaube nicht, dass... Also Fakt ist eins, jeder und auch du denken sofort an Hendon Brown, wenn es darum geht, großartige Kämpfer zu nennen. Was ja, Charisma und so angeht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber auf dieser Ebene zu diskutieren, finde ich, ist schwierig, wenn du einen Kampf predikten willst, weil das ist völlig Latte. Es ist einfach scheißegal. Es ist egal, wie der Typ nach außen wirkt. Es ist egal, ob er introvertiert ist oder nicht. Ja. Der Typ muss an seinen Leistungen gemessen werden. Und es gibt kaum noch Sportarten, wo es so auf den Einzelnen selber ankommt, wo es nicht noch auf irgendwie, wie, wenn du es schon mit Formel 1 vergleichst, auf das Arbeitsmaterial ankommt. Das kannst du ja auch beim Fußball mittlerweile ja auch schon sagen, dass es teilweise aufs Arbeitsmaterial ankommt. Bei Barão geht's und Faber geht es einfach darum, wer ist in dieser Nacht der Bessere. Und, und das ist der Grund, warum ich sage, ich glaube, dass Faber hier vorzeitig Ich sehe gerade noch mal voll von Jose Aldo, da kommen wir ja gleich erst zu. Ja, du musst jetzt erstmal, ja, konzentrier dich mal jetzt kurz auf die Card, weil das ist, du lachst nämlich. In welche Richtung ich so ein bisschen will, mit meinen Limitieren. Hallo, du lachst nämlich auch schon immer wieder, hackt und knackt bei dir immer mal wieder. Vielleicht kannst du dich jetzt noch eine halbe Stunde auf die Card hier kurz konzentrieren. Ja, ja. Und dann die Weigh-ins nachgucken am besten. Aber du weißt, auf welche Fährte ich will, mit meinen limitierten UFC- Knowledge. Ja, aber da sprichst du für mich eine ganz andere Sache an. Ich meine, hier geht es ja jetzt darum, wer gewinnt diesen Kampf. Ja. Da bringt mir das ja nichts, wenn du sagst, der ist nach außen hin, wirkt der nicht so, ist doch für dich scheißegal, wie der nach außen hin wirkt. Das interessiert doch keine Sau. Es ist doch das Beeindruckende an ihm, ist doch nicht, was er für Promos hält, sondern wie er diese Sportart in seiner Division dominiert. Ist ja nicht so, dass er nur gegen Abfall gekämpft hat. Also das ist ja der Punkt, wo ich habe ja kein Problem damit mit deiner Aussage prinzipiell. Ich habe nur ein Problem damit, wenn du das jetzt heranziehst, um endlich mal jemanden zu nennen, der diesen Kampf gewinnt. Also um endlich mal jemanden zu nennen, der diesen Kampf gewinnt, ist Hendon Brown. So. Naja, da hätten wir auch schneller in den Kopf können. So, dann der zweite Titelkampf, Jose Aldo gegen Ricardo Lamas, der sich schon angeboten hat. Mal in Mexiko dann auch kämpfen zu wollen, wenn er neuer Featherweight Champion ist. Prinzipiell ist Jose Aldo der Shit. Jose Aldo ist einfach ein Typ, auch so, er als Typ ist einfach eine geile Sau. Ja. Er ist einfach der Shit. Aber Ricardo Lamas ist erstens mal nicht zu unterschätzen, aber das ist noch nicht der Punkt, den ich machen will. Aldo, finde ich, der spielt sich schon viel ab mit, ja, wenn er diesen Kampf gewinnt, dann gibt es den Kampf Aldo gegen Pettis. Und er wird in die nächsthöhere Gewichtsklasse als ein Slideweight wechseln. Und das letzte Mal, als jemand so geistig abwesend war, was seinen Gegner angeht, war Gustafsson gegen Jones. Und ich find, als Jones damit geliebäugelt hat, ins Heavyweight zu gehen, oder wie? Nee. Als man halt sich schon Gedanken darüber gemacht hat, gegen wen er als nächstes antritt. So, es geht mir nur darum, dass man diesen Moment jetzt mit Lamas so ein bisschen übersieht. Wie damals mit Gustafsson. Da hat man halt auch schon, ja, dann kommt Teixeira oder was machen wir dann für einen Kampf? Kommt Cormier vielleicht? Dann vielleicht endlich gegen Cormier hieß es dann immer wieder. Sprich, man hat Gustafsson überhaupt nicht ernst genommen. Bei Lamas ist es ähnlich. Den hat keiner so richtig auf der Karte, aber der ist gut. Und Aldo hat ein Problem. Das ist, dass er zum Ende hin ein konditionelles Problem halt hat und immer mal wieder gerne so ein bisschen... Ja, aus der Puste kommt, muss man sagen. So, deswegen sage ich, wenn Lamas die ersten drei Runden durchhält, hat er hier eine sehr gute Chance. Da bin ich mir sicher. Das ist aber das Problem ist, erstmal gegen Aldo diese ersten drei Runden zu packen. Was kann ich denn von Ricardo Lamas erwarten? Kann ich dir gar nicht so sehr sagen. Ich kenne Lamas zu wenig. Ja. Aber das, was ich jetzt im Vorfeld mir angeguckt habe, kann ich beurteilen, dass er definitiv ein guter Featherweight ist. So, das kann ich sagen. Und er ist ja mit Sicherheit auch, was seinen Kampfstatistiken angeht, nicht ohne Grund auf 2 gerankt. Also kommt aus vier Siegen. Der hat sich seinen Platz da schon erarbeitet. Und er ist niemand, der dafür bekannt ist, dass der jetzt ja also praktisch konditionell irgendwann wegbricht oder so. Nee, der kann das Ding hier schon bis zum Ende gehen. Bei Aldo wissen wir, okay, gegen Ende des Kampfes wird es dann immer ein bisschen eng, aber da musst du auch erstmal hinkommen. was man auch immer gesagt hat, Aldo und Takedowns, also auf dem Boden, das kannst du vergessen. Hat er jetzt hier gegen Korean Zombie, hat er auch bewiesen, nee, kann ich auch. Also das finde ich ist ein, für mich ein offenerer Fight als Burrell gegen Faber, Stand heute, ja, mit dieser Faber-Geschichte, dass ich bei dem irgendwie kein gutes Gefühl habe, aber das jetzt nicht direkt begründen kann. Aber für mich ist der Kampf wirklich hochinteressant. Also ich, wenn Aldo sich fokussiert auf diesen Kampf, gewinnt er den Kampf. Klar, wird Lamas sehr wahrscheinlich auch vorzeitig zu Boden schicken. Da bin ich mir fast sicher. Aber wenn Aldo wirklich gedanklich schon so ein bisschen beim Flyweight ist, beim Lightweight ist und Lamas so ganz klein wenig unterschätzt und Lamas wirklich in den ersten zwei Runden, drei Runden, oder sag ich mal, in den ersten zwei Runden sich nicht von Aldo da verdreschen lässt, so wie andere, dann wird der Kampf, also ab der dritten Runde wird der Kampf hochinteressant aus meiner Sicht. Deswegen, wenn der Kampf in den ersten zwei Runden zu Ende geht, gewinnt Aldo. Danach ist für mich alles möglich. Ich tippe auf Aldo, aber ich sage, ich wäre nicht überrascht, wenn wir am Dienstag über Ricardo Lamas als zukünftigen Featherweight Champion sprechen. Lass uns hier aber nochmal kurz erwähnen, dass es dir das Atypische gibt bei so einem Event, dass der, normalerweise ist es ja mal so, dass der schwerere Champion über dem, also im Main Event steht. Hier ist es ja so, dass das Bantamweight, Faber, Burrell im Main Event stehen und das Co-Main Event nur das Featherweight sind, welches hier eine Klasse über ist. Also das ist ja mal eine nicht so normale Geschichte, nicht wahr? Ja, genau. Es sollte von vornherein zwar so sein, dass Burrell im Main Event steht, allerdings deswegen, weil es halt Unification Fight war. Ja. Und jetzt spekuliert man halt, dass der Grund, warum man das so lässt, halt einfach Uriah Faber ist, der von den Vieren, die jetzt hier um Titel kämpfen, der bekannteste ist. Ja. Und das ist ein Novum wirklich. Also das, was der Chris hier alle schon praktisch erzählt hat, das ist ein Novum in der UFC. Dana White hat mal gesagt, sowas wird es nicht geben. Und er hat mal wieder gelogen. Ich sage José Aldo, weil ich ihn schon mag, aber doch, José Aldo, ich kann auch über Ricardo Lamas nichts sagen. Ich habe mir gerade die History von ihm angeguckt und es ist nett, aber ich gehe auch mal davon aus. Also der Aldo, das ist so eine Maschine, so eine Striking-Maschine und Kick-Maschine, Alter, das ist so geil. Ja, wird interessant sein. Also, ja, unterschätzt Lamas nicht. Ich glaube, das muss ich machen, weil ich ihn nicht so kenne. Zu euphorisch. Was nicht bedeuten soll, dass er nicht trotzdem in der ersten Runde via Spinning Headkick das Ding gewinnen kann hier, José Aldo. Frank Mir gegen Alistair Overeem, erste Runde Knockout, gewinnt Alistair Overeem. So, das ist mein Tipp. Bevor wir das vergessen, das ist ja vielleicht noch eine kleine Geschichte für alle Xbox One-Besitzer, alle 300 in Deutschland, dass es auch Legenden bei EA Sports Presents UFC gibt. Hast du das in den News erzählt? Glaub nicht, ne? Nee, weil ich es immer für unwichtig halte. Das warum? Ist für mich, das ist doch cool. Für mich kein Thema ist so. Ich find das interessant mit Legenden. Ja, ich glaube, das ist immer mehr so ein bisschen, weil du kommst ja aus dem Gaming-Bereich. Ich glaube, das ist mehr so eine Gaming-News, aber es hat für mich nichts mit dem Sport zu tun. Es ist, also kannst du auch sagen, dass jetzt die neuen Hosen von Venom irgendwie eine rote Rakete hinten auf dem Arsch haben. Also, ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht so verwoben bin mit Games und so weiter und so fort. Ja, hier hast du Overeem gesagt. Ja, erste Runde durch TKO. Ja, also meinst du, Frank Mir wird sich wieder irgendwo hinlocken und sagen, ich bin nur ausgerutscht, bin eingeschlafen. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber Alistair Overeem ist in der ersten Runde mit das Beste, was es im Heavyweight gibt. Das ist halt immer so ein bisschen sein Problem, dass er das dann irgendwie nicht ganz durchziehen kann. Man kann mit Sicherheit argumentieren, dass man gegen Travis Brown hätte schon vorher abbrechen können. Also ja, aber gut, es ist so, wie es ist. Dabei und das, was noch dazu kommt, ist natürlich, auch im Kampf gegen Bigfoot Silver war es so, dass Overeem das Ding wirklich dominiert hat und dann hinten raus Probleme hatte. Bei dem Fight gegen Bigfoot Silver, da kam es mir aber zum einen natürlich so vor, dass er körperlich ein bisschen abgeschlafft ist, aber mental hat er abgebaut, ne? Ja, vielleicht ist das bedingt sich das dann auch so ein bisschen. Weißt du, wenn der halt dann so merkst, es läuft, dann setzt er halt nicht die letzten Kräfte frei, die du vielleicht bräuchtest für so einen Kampf. Was auch noch interessant ist, ist natürlich, dass Alistair Overeem für diesen Kampf nicht bei den Black Zillions trainiert hat, sondern in Thailand und er wirkt sehr, sehr calm, würde man, glaube ich, im Englischen sagen und fokussiert und der nimmt so ein gutes Mindset. Also der kommt gut rüber einfach. Und ich glaube, Frank Mir ist gedanklich schon so ein bisschen auf Retirement eingestellt, auch wenn er das natürlich im Vorfeld nicht sagen würde. Und ich denke einfach, es ist für Frank Mir schwierig, gegen jemanden, der solche Nies austeilt, was dagegen zu setzen. Also ich bin mir sicher, dass Frank Mir diesen Kampf in der ersten Runde verlieren wird. Wenn er bis in die dritte geht, ja, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich Alistair Overy in erster Runde. Wenn es in die dritte geht, kann es doch sein, dass beide einfach einnicken. Oder wir, ja. Wahrscheinlich, ja. Stipe Miocic hat es ja gezeigt, dass man auch einen Gegner auch zum Einschlafen bringen kann. Ja? Mhm. Ja, das stimmt. Also ich hoffe natürlich übrigens auch, dass wenn Overeem das Ding gewinnt, dass sie dann JDS Overeem announcen. Das wäre noch so ein kleiner Wunsch von mir. Und dann von mir aus auch noch mir gegen JDS Overeem? Ich hätte jetzt erstmal Miocic Alistair Overeem gesagt. Nee, Miocic glaube ich eher, dass der sich mit Brandon Sharp oder so auseinandersetzen darf. Das ist blöd. Die Performance war nicht gut genug. Also war, okay. Nicht, war schon gut genug, aber die war halt nicht so excited, dass jetzt Dana White, glaube ich, da so ein Risiko eingehen würde. So, jetzt mit John Lineker, das ist ja, glaube ich, einer von dir, ne? Von deinen. Was glaubst du denn? Frank Mir oder Alistair Overeem? Ich bin noch ein Overeem-Guy. Ja, musst du ja sagen, Mann. Ja, jetzt John Lineker gegen Ali Bogatinov. Ich bin kein Lineker, also ich finde beide super. Vielleicht sollten wir einfach mal jetzt hier auch ein Tippspiel machen, denn in meinem Tippspiel, in meinem Podcast, da ownst du uns ja. Und hier war es ja so, dass ich ja letztes Mal ein bisschen recht hatte mit Benson Henderson. Ja, vielleicht ist das ja irgendwie so, dass wirklich diese Unwissenheit... Ja, Moment mal. Also erstens mal hattest du da nicht ein bisschen recht, sondern nur weil die dummen Punktrichter zu blöde sind, einen Kampf zu bewerten, kann man jetzt hier nicht sagen, ein bisschen recht. Und da muss man dazu sagen, du würdest ja dann noch zwei Drittel der Card, wüsstest du ja noch nicht mehr, um wen es da geht. Nein, das ist ja gerade der Vorteil. Ja, siehste. Und damit hättest du einen Vorteil, den ich dir nicht einräumen kann. Deswegen können wir es nicht machen. Das ist doch bei der Bundesliga bei dir genauso. Da kenne ich ja aber alle Teams. Du weißt doch gar nicht, was Braunschweig ist. Natürlich, ich kenne ja alle Land Spieler ist. Aufzählen von Braunschweig. Alle? Nee, aber zumindest mal den Torschützen von heute. Okay, nicht mal den. Nee, gut, John Lineker gegen Bogatinov. Also das sind Ali Bogatinov ist auch einer von diesen Dagestanis, die völlig geisteskrank alles kaputt schlagen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und der hat eine gute Performance, das ist schon eine sehr gute Performance gegen Tim Elliott abgeliefert. Und jetzt gilt er schon so ein bisschen als der nächste große Gegner für Demetrius Johnson. Wäre da nicht John Lineker? John Lineker ist für mich eigentlich noch höher zu bewerten. Hat halt das Problem, dass er irgendwie nie das Gewicht schafft. Das ist natürlich schlecht. Und hat deswegen, glaube ich, auch so an Credibility so ein bisschen eingebüßt. Aber den Kampf, mal völlig ab von diesen ganzen Geschichten mit Gewicht schaffen und Bogatinov aus Dagestan haut alle aufs Maul, ist der muss geil werden. Der muss großartig werden, der Kampf. Und das ist im Endeffekt wirklich schon der vierte Kampf dann, wenn wir von oben runtergehen, auf den ich mich unfassbar freue. Also das ist wirklich, das wird, glaube ich, eine ganz große Geschichte. Und mein Tipp? Ich sag, Bogatinov gewinnt das Ding. Ja, ja, absolut. Wir sind doch im Herzen. Du sagst es immer so, absolut. Als ob das. Nein, aber wir beide, wir sind doch bekennende Dagestanis, oder? Also unseren Lebensabend wollen wir doch im Dagestanik Country verbringen. Also ich werde mir dann mit so einem Borat-Badeanzug. Das wäre doch cool, wenn wir da Nachbarn sind, schön in Dagestanien. Schön. Kann es kaum abwarten. Sag mal, wo kommt Dana White her? Boston. Jersey? Boston ist er geboren und Las Vegas ist er dann auch rumgehüppelt als Junge. So, weil er zieht irgendwie Cheap Pops und hat gerade ein New Jersey Devils Shirt, ja, Jersey. Dana White macht da immer so. Ich habe dir gerade eben schon gesagt, sollst du es vielleicht mal ausmachen, weil es rumpelt. Es rumpelt einfach. Es rumpelt hier in der Leitung bei Skype, was schlecht ist für so einen Podcast. Ja, ja. Du wirst es ja wohl noch aushalten können und morgen dann angucken oder nachher. Ja, okay. Eine Güte. So. Ja, also wie gesagt, ich halte das nicht jetzt hier für so ein gemachtes Ding schon, dass Bogatinov das gewinnt. Das ist einfach nur so ein Raten, fast kann man schon sagen, weil ich glaube, Lineker ist unfassbar stark, wenn er dich dann mal trifft. Also das Problem ist halt, er ist ein bisschen offen, fängt sich auch schnell eine und da ist das Ding, wo ich mir denke, Bogatinov ist defensiv stärker, offensiv insgesamt der Bessere, insgesamt. Aber wenn Lineker durchkommt mit seinen Hands of Stone, dann wackelt es im Gebälk und dann wird es auch für Bogatinov eng. Deswegen mein Tipp, Bogatinov. Deiner ja auch, hast du ja im Endeffekt schon absolut gesagt. Also ich fühle mich mehr als Dagestani, als Deutscher. Jetzt kommen wir zu dem Kampf, der eigentlich so nie stattfinden sollte. Jamie Warner gegen Abel Trujillo. Eigentlich sollte ja Abel Trujillo auf Bobby Green treffen. Die beiden, die uns ja wirklich so hervorragend gefallen haben vor nicht allzu langer Zeit. Trujillo, erinnerst du dich noch, gegen Roger Bowling? Es ist ein Kampf, auf den ich mich freue, weil ich gespannt bin, ob Trujillo diese Leistung nochmal abrufen kann. Jamie Warner ist ein solider Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Also den Fehler haben schon ganz andere gemacht. Und Jamie Warner unterschätzt zum Beispiel Edson Barboza. Da kann ich mich noch dran erinnern, da kam Jamie Warner irgendwie nach 2 oder 3 Jahren Pause zurück und besiegt Edson Barboza. The next big thing, möchte ich fast schon sagen. Aber insgesamt muss Trujillo ihn besiegen. Ich würde mich freuen, wenn es ihm gelingt. Und das ist auch mein Tipp. Trujillo schlägt Warner K.O. Oh, ja, also Trujillo ist geil. Ja, sag ich auch. Dann sind wir mal ganz kurz wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir hier jetzt ja über diese ganzen Pay-Per-Views und Pipapo sprechen. Soll man sich das kaufen? Absolut. Also wenn ihr ja noch da überlegt, kann ich mir die paar Euro 50 leisten, macht's. Ihr werdet es nicht bereuen. Großartige Main-Card. Ich glaube, jeder Kampf wird unterhaltsam und spannend. Bei mir gegen Overeem kommt es so ein bisschen drauf an, wie gesagt, aber insgesamt sind das, obwohl, Barao Faber hat auch das Potenzial, ein Stinker zu werden, weil beide sind Konterfighter. Das könnte nach hinten losgehen. Ah, er hat doch aber gegen Rory McDonald der letzte Fight von Uriah? Nee, das war Michael McDonald. Michael McDonald. Da hat er doch mal gezeigt, dass er vorangehen kann. Richtig, aber prinzipiell ist natürlich ein anderes Kaliber, so ein Hen Barao. Und wenn beide so eher auf Konter ausgelegt sind, ich sag nicht, dass es so ist, aber es könnte. Die letzten beiden Fights von Uriah Faber, aber da hat er ja gegen den Zippelkopf, wie hieß der? Die Competition ist da mir zu schwach. Ja, aber was sollen wir sonst für Werte nehmen? Wir können nur die letzten Fights nehmen. Ja, deswegen, ich kann nicht nur die letzten Fights nehmen, sondern ich kann einfach sagen, wie Uriah Faber Kämpfe bestreitet gegen gute, sehr starke Gegner. Zum Beispiel auch gegen Aldo. Also das sind ja alles Kämpfe gewesen, die er schon hatte. Und Faber ist ein Konterkämpfer. Eher so Konter. Natürlich kann der Offensivaktionen zeigen gegen mittelklassige Fighter. Aber gegen so Barao wird er sich auf seine Konterspezialitäten ein bisschen mehr verlassen müssen als auf seinen Offensivdrang, weil das könnte noch dann schnell nach hinten losgehen. Also nochmal zur Card. Kauft euch diesen Pay-Per-View. Definitiv. Geht los um 4 Uhr, die Prelims um 2 Uhr und um 0.30 Uhr die Early Prelims, wobei ich da wieder nicht weiß, ob man irgendwie einen Fernseher eintreten muss, damit man es gucken kann. Mhm. Aber die Main-Card lohnt sich definitiv. Mhm. So. Gucken wir mal bei den Prelims, den wir dann noch kennen. Naja, John Ishii in 18 Ecken mit einem Auge auf einmal McAdessi. Patrick, ja, Tippy auf Alan Patrick. Zu dem Kampf, da kann ich nicht viel sagen. Wenn du da was so sagen willst, kannst du es gerne machen. Nee. Chris Carriasso ist auf 9 gerankt im Flyweight. Da muss ich jetzt mal gucken, gegen wen der denn zuletzt gekämpft hat, weil so auf dem ersten Anhieb sagt er mir jetzt im Endeffekt nix. Jaro de Santos. Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern an den Scheißkampf. Also, ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr dieser Kampf bei den Prelims. Dann haben wir Nick Cartonet, der Jersey Devil. Das klingt natürlich schon interessant gegen Tom Watson. An den können wir uns auch noch erinnern. Ich muss mal kurz gucken, wer dieser Nick Cartonet ist, der gegen TJ Waldenberger verloren. Das sagt ja schon alles. Puh, also die Prelims. Die kann man fast schon bis auf. Warum ist denn Charlton Heston in den Earlys? Ja, weil er noch einfach nicht die Reputation hat. Ich meine, Watson ist bekannt, guter Mann. Dieser Carriasso, den kannst du ja nicht in die Early Prelims schicken als Nummer 9 im Flyweight. Und McAdessi gegen Patrick, die können. Also McAdessi kann schon mal so ein Early Prelim. So ein Fox Sports One Prelim Headline, da komme ich schon mit klar. Was noch ganz interessant ist, L.I.R. Quinta gegen Kevin Lee. Kevin Lee dürfte UFC-Debüt feiern. L.I.R. Quinta hat mir tierisch gut gefallen. Bin ja ein kleiner L.I.R. Quinta-Fan, wobei sein letzter Kampf, glaube ich, so ein bisschen umstritten in einer Decision endete. Ich weiß gar nicht mehr, das war gegen Piotr Hallmann, genau. Da haben wir uns drauf gefreut. Ich glaube, das war so, wir haben uns drauf gefreut und dann war der Kampf relativ scheiße. Und Kevin Lee, wie gesagt, feiert sein UFC-Debüt. 7 Kämpfe, 7 Siege. Schöner Kampf, glaube ich. Elia Quinta, Kevin Lee, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten hält sich das Interesse bei den Prelims bei mir in Grenzen. Bei den Early Prelims, Chris hat es schon angesprochen, Clint Hester gegen Andy Ants. Gefährlicher Kampf für Clint Hester. Ich glaube, dass dieser Andy Ants, irgendwie hat man so das, also man kennt, ich persönlich habe ihn noch nie gesehen, man kennt ihn nicht so sehr, aber man hört immer wieder von ihm. Also man hört ständig von Andy Ants. 8-0-Record, das... Ich habe schon sehr häufig von ihm gehört und deswegen, ich glaube, das könnte eine schwere Nummer werden für Clint Hester. Zumindest mal wird es ein interessanter Kampf sein. Und ich kann es aber überhaupt nicht einschätzen, wer da gewinnen kann. Also ich kann nur sagen, Andy Ants muss irgendwie so in Fachkreisen als der Shit gelten und Clint Hester ist halt einfach von seiner ganzen Physik schon interessant, ist aber vom Kampfstil sehr eindimensional. Mhm. Also deswegen tendiere ich so ein bisschen zu Andy Ants, aber es ist natürlich schwierig, jemanden zu picken, den du noch nie vorher gesehen hast. Also deswegen müssen wir uns überraschen lassen. Aber das ist ein schöner Kampf bei den Early Prelims. Tony Martin gegen Rashid Magomedov. Na? Ich hab den schon mal gesehen. Natürlich kommt er aus Dagestan, ist klar. Na, das ist sein Debüt. Es ist sein Debüt und Tony Martin, der sieht auch so aus, ist aber debütiert mit 7-0. Gucken wir mal, was der so zu bieten hat. Nein, auch noch kein UFC-Kampf. Also Dagestanis sind ja immer interessant. Chris. Was ist denn da los mit den Dagestanis? Ja, Red Fury Team, all the way. Und bei Gazan Umalatov würde ich fast wetten, dass der auch aus Dagestan kommt. Nee, der kommt aus Astrakhan. Da wurden, glaube ich, früher war da ein Opelwerk. Ein Astrakhan. Ich dachte, da wird das Bier gebraut. Kann auch sein. Das ist jetzt, das ist eine Brauerei. Ja, ja. Früher war da ein Opelwerk, jetzt ist eine Brauerei. Also Gashan, Umalatov, die Cobra. Gashan! So heißt er halt. Gegen Neil Magny. Sag mal, Chris, dieser Neil Magny. Hast du den mal aufgerufen? Mach ich mal. Den haben sie doch aus Guantanamo, oder? Sieht ein bisschen wie Steve Urkel. Wieso? Sieht irgendwie aus wie so ein Gefangener. Ich weiß auch nicht, dieser ganz traurigen. Und jetzt, was soll ich denn da? Kurz vor dem Bild gewaterboardet. Das ist doch... Ich weiß nicht. Also auf den komme ich nicht so klar. Hat auch nicht gerade... Was ist denn da mit dem? Ach, das ist irgendein Vogel. Der hat zweimal zuletzt verloren. Das ist so eine Type. Ich finde, die Card ist nicht so stacked. Aber die Maincard ist fett. Aber die Prelims, Quinta, Hester und hier den Magomedov, den will ich mir auch mal angucken. Aber der Rest interessiert mich nicht so sehr. Aber die Maincard muss man sich reinziehen. Die ist großartig. Ja. Mhm. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Wir haben's. Mach dir wieder schön deine, wie ist der Quatsch? Daumen runter und Daumen hoch, Picks. Mhm. Ja, werde ich machen. Dann das Dienstag mache ich, ja. Drüber sprechen können. Und ja? Ich kann an dieser Stelle schon meine kleine Änderung für den Februar bekannt geben. Und zwar wird es keine Prediction-Shows im herkömmlichen Sinne mehr geben. Sprich, wir werden jetzt nicht für die Fight Night, was ist das nächste, 37, keine Ahnung, extra eine Prediction-Show machen, sondern die werden wir einfach mit in die Dienstagssendung inkludieren. Aber, das Coole ist, wir werden bei den Pay-Per-Views immer eine extra Prediction-Show machen. Wie und wann, das müssen wir dann selber mit uns erstmal noch austüfteln. Mhm. Aber es wird definitiv für Pay-Per-Views in Zukunft Prediction-Shows geben und für alle anderen, wie nennt sich das? Fight-Cards oder so, da wird es keine eigene Sendung mehr geben. Ja. Wir komprimieren alles so ein bisschen. Ja. Yeah. Why not? Ja, Ricky. Das war's jetzt. Jetzt ist Schluss. Das Mikrofon knistert nicht. Und ich muss jetzt dringend was trinken. Ich habe so einen Durst. Kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Chris. Ricky, es war mir eine Ehre, mit Ihnen heute gedient zu haben. Ja, es war auch mir eine Ehre, mit dir heute gedient zu haben. Ja, am Mikrofon. Der Kampf am Mikrofon wird für heute eingestellt. Für heute wird er eingestellt. Ich muss dringend was trinken. Und ich werde jetzt Tiramisu machen für eine morgige Geburtstagsfeier. Und danach werde ich Halo Spartan Assault auf der 360 zocken. Und ich freue mich arschig drauf. Arschomat. Ja, ich kann es auch kaum abwarten. Ich habe mir heute Battleground 18 geholt. Das Advanced Pack. Tschüss. Und da werde ich mir alles reinziehen. Nachher von oben bis unten habe ich mir schon die neuen Maps gezogen. Bis dann. Ich gehe jetzt ab in den Krieg. Radio.